Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört eine neue Folge von Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und zwar ist das heute die 27. Folge unseres Podcastes. Und bevor ich sage, wie es mir geht, die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ich habe gehört, in Tübingen bzw. in Deutschland ist es schon nasskalt geworden. Ja, nasskalt beschreibt es ziemlich gut. So Nieselregen und so knapp über Null. In Tübingen, jetzt so nachts derzeit, habe ich gestern direkt am eigenen Leib erfahren dürfen, weil ich nämlich morgens um 6 von der Arbeit gekommen bin. Oder von der Arbeit, die war dann schon auch eine Stunde vorbei, aber so von der Arbeitsstätte. Und es ist tatsächlich sehr unangenehm geworden bei uns, ja. Aber ich bin ja einer von diesen ekligen Menschen, die keiner leiden kann, die zu dieser Jahreszeit immer sagen, oh, endlich, ausgezeichnet, der eklige Sommer ist vorbei. Herzlich willkommen, Herbst, ich freue mich und so. Von daher kann und will ich mich nicht beschweren. Alles super. Das klingt ja fast schon aber eher nach Winter als nach Herbst. Ja, wir haben den Herbst fast ein bisschen übersprungen. Die meisten Bäume sind noch grün und trotzdem ist es fast schon frostige Temperaturen, aber es sollte demnächst mal wärmer werden, von daher. Nachdem wir den Frühling schon übersprungen haben in Deutschland. Scheinen wir uns auch vom Herbst zu verabschieden. Ist ein merkwürdiges Jahr. Ja, aber ansonsten geht's mir ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Bin fleißig am Spielen und genieße die jetzt langsam aufkommende Winterkälte. Bin ich sehr zufrieden mit. Und wie ist bei dir in Japan? Du hast besseres Wetter, oder was? Ja, wir hatten die letzten 3-4 Tage über 30 Grad hier. Echt? Ja. Ach ja, stimmt. Ich habe es auch zwischendurch mal mitgekriegt. Ja, über 30 Grad ist natürlich ordentlich. Also es ist sehr heiß hier momentan, aber wir haben sehr viel Sonnenschein und so. Ich habe die letzten Tage, beziehungsweise ich habe mein Praktikum war ja angefangen, das heißt, ich habe jetzt unter der Woche nicht mehr so viel Zeit. Aber jetzt zum Beispiel heute war ich auch wieder unterwegs und habe das schöne Wetter genossen. Also es wird auch in den nächsten Wochen ein bisschen kälter, aber ein bisschen kälter heißt immer noch 20 Grad. Das heißt, ich habe hier immer noch das Gefühl, Sommer zu haben, beziehungsweise schön Spätsommer. Und ich bin ganz zufrieden damit, weil ich gehöre nämlich zu den andersrum ekligen Menschen, die überhaupt kein Problem mit haben, wenn es die ganze Zeit 35 Grad hat. Ja. Alles besser als frieren. Und ja, ich dann hier liege und zerfließe. Ja, genau. Ich bin auch, nicht ganz so fleißig wie mehr wahrscheinlich. Ich bin auch letzte Zeit auch zum Zocken gekommen, also vor allem hier auf meinen Handhelds, aber ich will mal nicht klagen. Ich habe ja momentan nicht mehr so viel Zeit, leider. Also man tut, was man kann. Man tut, was man kann für sein Hobby. Richtig. Immerhin. Ja, sehr gut. Diese Folge wird tatsächlich, was die News angeht, ein bisschen dürftiger. Du kannst ja vielleicht mal kurz zusammenfassen, was wir heute überhaupt haben, weil viel ist es nicht. Wir hatten ja schon fast überlegt, den Podcast abzusagen. Nein, natürlich nicht. So weit war es nicht. Nee. Aber so wirklich wichtige und spannende News gab es die letzten 2 Wochen ehrlich gesagt nicht. Deswegen werden wir uns auch nur mit 2, eigentlich mit 1,5 News befassen. Das eine ist eigentlich ein News-Update, nämlich hat Steam die Specs zu den zum Prototyp der Steambox bekannt gegeben und auch ein paar Details zu den Specs, die wir bei den anderen Steamboxen vielleicht erwarten könnten. Und da wird Merlin euch etwas dazu erzählen, während die zweite News dann auch wieder die PC-Spieler eher betreffen wird, nämlich hat Ubisoft ganz sicher die Specs zu Watch Dogs bekannt gegeben für den PC. Und Nvidia die vermeintlichen Specs zu Call of Duty Ghost, wobei noch nicht ganz klar ist, ob das auch wirklich die finalen Specs sind, aber dazu werde ich euch auch noch was dazu sagen, zu den, wie hoch die Specs jetzt wirklich sind, jetzt wo die Next Gen bald anfängt. Genau. Ja, also das sind recht, sagen wir mal, hardware-lastige News definitiv, verwöhnt, wie wir in den Wochen davor waren mit unendlich vielen News, wo wir schon sehr, sehr auswählen mussten, was wir jetzt genau machen. Gab es diese Zeit irgendwie quasi nichts, aber trotzdem, glaube ich, ganz spannend. Steambox ist, wie gesagt, nur ein kleines Update, aber gerade irgendwie zu sehen, was vielleicht die Next Gen eben auch für PC-Spiele bedeuten könnte, ist, glaube ich, ganz spannend. Und dann würde ich sagen, lege ich einfach los mit den Spezifikationen. Was ich noch vergessen habe, wir haben natürlich auch ein Hauptthema, diese Folge. Ach so, natürlich, stimmt. Also so kurz für die Folge auch wieder, nicht? Also das Hauptthema wird dieses Mal sich um Multiplayer-Modi drehen. Also Multiplayer-Modus in dem Sinne, brauchen zum Beispiel Singleplayer-Spiele eigentlich Multiplayer-Modi oder nicht? Wie sieht es mit verschiedenen Formen von Multiplayern aus? Also es gibt natürlich kompetitive Multiplayer, aber auch Coop-Multiplayer, da wollen wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen und auch vielleicht ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie wird Multiplayer in der Zukunft aussehen? Also wir haben es ja jetzt schon bei einigen Spielen gehabt, die versuchen, Single und Multiplayer ein bisschen miteinander zu verbinden, ohne diese ganz klaren Schranken. Wie wird es in der Zukunft wahrscheinlich aussehen? Wird es dann in Zukunft überhaupt noch klar trennbare Multiplayer- und Singleplayer-Modi geben oder nicht? Das sind so Themen, mit denen wir uns heute im Hauptthema befassen wollen. Aber wie Merlin auch schon gesagt hat, erstmal die News. Und da wird euch jetzt Merlin was zur Steambox erzählen. Genau, ja. Die Steambox, über die wir letzte Woche schon recht ausführlich geredet haben, beziehungsweise die verschiedenen Steamboxen, also der Steambox-Standard, der war jetzt auch wieder in den News. Wie wir letzte Woche schon gesagt hatten, hatte Valve angekündigt, dass sie für die Prototypen die Spezifikationen veröffentlichen werden in der kommenden Zeit. Das ist dann jetzt in den 2 Wochen geschehen. Nichts besonders Überraschendes, wenn man ganz ehrlich ist. Ich werde es mal grob überfliegen, wobei man die genaue Liste auch im Internet findet. Wir werden natürlich auch einfach verlinken zu der Valve-Website, wo das eben bekannt gegeben wurde. Vom Prinzip her sieht es so aus, dass es bei der GPU und CPU ein relativ breites Spektrum hat. Im Normalfall könnte man jetzt einfach sagen, das ist ein High-End-PC, das ist ein Mittelklasse-PC und das ist ein Low-End-PC, also quasi ein Einsteiger-PC, der da geboten wird. Was relativ interessant ist, ist, dass sämtliche GPUs von Nvidia kommen. Dazu war ja bislang noch nichts bekannt, ob es da irgendwie eine Exklusivität gibt. Jetzt in den Prototypen wird nur rein Nvidia verbaut. Liegt wahrscheinlich daran, dass gerade im High-End-Segment Nvidia gerade definitiv die Nase vorn hat, zumindest bei den einfachen Grafikkarten. Es gibt ja auch da die SLI-Verbünde, also quasi die Dual-Core-Grafikkarten, wo 2 Grafikkarten-Chips auf einer Karte verbaut werden. Da wissen ja die meisten Leute aber auch schon, dass es da einige Probleme gibt. Deswegen die sichere Variante, also die einfache Grafikkarte mit einem einfachen Grafikkern. Da hat Nvidia derzeit in dem High-End-Bereich definitiv die Nase vorn und entsprechend wird man das absolute Flagship sehen, also die Nvidia Titan mit völlig unfassbaren 6 GB Grafikspeicher sowie halt die kleineren Modelle von aus derselben Reihe, die GTX 780, 760 bzw. 660. Beim CPU sieht es ähnlich aus, da ist es rein Intel, so wie es aussieht. Es wird ein i7, ein i5 und ein i3 geben, also die 3 Bereiche einfach, 2 Quad-Core und ein Dual-Core, beziehungsweise bei dem i3, glaube ich, gibt es mittlerweile auch einige Quad-Core-Modelle, also i3 ist dann eben der Anfangsbereich, i5 eben die Mittelklasse und i7 eben High-End. Beim RAM wird es, so wie es aussieht, eine komplette Einheit geben. Das macht auch relativ viel Sinn, gerade RAM und HDD werden sich wahrscheinlich in den meisten PCs auch sowieso nicht groß unterscheiden. Es geht um 16 GB DDR3 RAM und 3 GB GDDR5 RAM für die GPU. Das finde ich ein bisschen verwirrend, das ist nicht so ganz klar, da die einzelnen Grafikkarten im Normalfall ihren dezidierten Videospeicher mitbringen. Wenn man jetzt also sagt 3 GB GDDR, dann trifft das einfach auf gewisse Grafikkarten, die weiter oben genannt wurden, nicht zu. Die Titan habe ich gerade schon gesagt, hat 6 GB und die GTX 660 zum Beispiel nur 2 GB Grafikspeicher. Was jetzt also mit diesen 3 GB genau gemeint ist, kann ich nicht genau sagen. Interessant ist vielleicht noch die HDD, also die Festplatte, die verbaut wird, beziehungsweise in diesem Fall eine SSHD. Das ist eine Hybrid-Festplatte, tatsächlich aus einer SSD-Festplatte und einer normalen HD-Festplatte. Es gibt vom Prinzip her diesen Hybriden, für die Leute, die sich eben damit nicht besonders auskennen, eine normale Festplatte ist einfach eine ganz normale Magnetscheibe, auf der die Sachen eingelesen werden. Es gibt ja mittlerweile neuerdings auch einige Flash-Festplatten, also Flash-Speicher-Festplatten, die Solid-State-Disks, also die SSDs, die sind um einiges schneller, allerdings auch wesentlich teurer pro Gigabyte, weswegen sie ja auch nicht so wahnsinnig weit verbreitet sind. Und diese neue Generation der Festplatten verbindet vom Prinzip her beides. Ein SSD-Speicher arbeitet intern in der Festplatte ohne Treiber und ohne alles, komplett autark und vom Prinzip her erkennt die Festplatte selbst, welche Anwendungen regelmäßig benutzt werden und lagert eben gewisse Teile dieser Anwendungen zum schnelleren Starten und Ausführen in den Cache aus und der Cache ist eben diese SSD-Festplatte. Relativ interessant, falls euch interessiert, einfach mal kurz reinlesen. Auf jeden Fall wird es da 1 Terabyte geben und ich glaube, der ganze Rest ist relativ irrelevant. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht noch irgendwie nennen könnte, sind eben die ungefähren Abmessungen. Es ist eben 12x12,4x2,9. Sagen sie approximately, was ich relativ interessant finde, dass sie approximately sagen, wenn sie schon direkt nach dem Komma sogar angeben. Es ist also quasi ein kleiner Barebone-PC. Und das ist quasi jetzt erstmal das, was wir darüber wissen. Wie gesagt, vom Prinzip her sieht es so aus, als ob es einfach Prototypen aus allen Bereichen geben würden und als ob Valve versuchen würde, einfach möglichst breites Spektrum vom Anfang bis zum Ende der Skala abzudecken damit, um eben zu sehen, wie es sich dann letztendlich auch mit dem Betriebssystem wahrscheinlich macht und was die Leute eben dazu sagen. Ist natürlich vielleicht ein bisschen, na sagen wir mal, ernüchternd, wenn es dann Leute gibt, die eben mit der Core i3-Variante und einer GTX 660 quasi auskommen müssen, weil das jetzt, wie gesagt, eigentlich eher ein Einsteigerbereich ist, wobei die GTX 660 auch schon durchaus in einem Mittelklasse-Segment anzusiedeln ist, aber gepaart mit einem i3-Prozessor wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, die meisten Spiele irgendwie jetzt in sehr, sehr hohen Grafikeinstellungen zu spielen. Insgesamt, wie gesagt, nichts besonders Überraschendes, muss ich sagen. Also ich glaube, die meisten Leute haben das erwartet, dass Valve versucht, ein großes Spektrum abzudecken und genau das tun sie laut der Specs hier. Und jetzt muss man jetzt abwarten, wie letztendlich gerade, glaube ich, die einzelnen Komponenten und die einzelnen Hardware-Konfigurationen mit dem Betriebssystem zusammenlaufen und eben schauen, wie sich dann eben auch in Spielen macht. Also das Betriebssystem, denke ich, wird da, glaube ich, den größten Unterschied machen, weil das eben der Faktor ist, der die Steambox von einem normalen PC unterscheidet. Und vielleicht noch als eine kleine Side-Note dazu, für die Leute, die es interessiert, es gibt jetzt das erste von Valve veröffentlichte Video, das zeigt, wie der Steam-Controller dann in der Praxis funktioniert. Da werden einige Spiele gespielt, klassisch eben einen Shooter und ein Strategiespiel. Also sie spielen Civ 5, sie spielen Portal 2, sie spielen Counter-Strike und dann noch ein Serious-Game, Papers, Please, wo eben nochmal gezeigt wird, weil das nämlich komplett nur mit der Maus gesteuert wird, wo eben gezeigt wird, dass man eben auch beide Trackpads gleichzeitig quasi für die Maus benutzen kann. Durchaus interessant, auch das werden wir verlinken, das sollte sich jeder auf jeden Fall mal angucken, weil das doch ganz spannend ist zu sehen, wie es letztendlich funktioniert. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wirst du doch gar nicht viel groß zu sagen wollen. Es ist, steht ziemlich für sich, die Aussage eigentlich, ne? Ja, außer, was natürlich auch noch spannend ist, natürlich der Preis. Richtig. Wie viel wird die Steambox kosten? Beziehungsweise wie viel werden die einzelnen Klassen kosten? Also wie viel wird ein High-End Steambox kosten? Wie viel ein Einsteigermodell? Ich glaube, das ist noch das, was mit am spannendsten ist, wo ich darauf hoffe, dass Valve da demnächst auch mal Informationen dazu rausrückt. Ja, absolut. Das ist definitiv der spannendste Moment. Ich meine, ich denke, da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen, wahrscheinlich. Weil die Steamboxen ja auch erst im Laufe 2014 erscheinen und wir haben es jetzt ja bei Sony zum Beispiel und auch bei Microsoft gesehen, im Normalfall ist das dann so einige Monate vor Launch maximal quasi, dass man dann da den Preis erfährt. Trotzdem hast du auf jeden Fall recht, das ist mit Abstand das Spannendste, denke ich, an der ganzen Sache noch, weil damit eben quasi das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn du jetzt einen High-End-PC kriegst, der eben mit einer PlayStation 4 und Xbox One mithalten kann, aber eben für 300, 400 Euro mehr, wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, tatsächlich jemanden davon zu überzeugen, sich dafür zu entscheiden. Und da Sony und Microsoft eben dann etwas anderen Stand haben quasi mit den meisten Hardwarestellen, als es jetzt zum Beispiel ein kleinerer Hardwarestell, der eine Steambox produzieren möchte, hat, werden die natürlich wesentlich bessere Preise kriegen und Sony hat ja auch schon bekannt gegeben, dass sie die PlayStation 4 am Anfang mit Verlust verkaufen, das heißt, das ist schon extrem knapp kalkuliert. Da wird die Steambox, denke ich, weil es eben kleinere Hardwarehersteller sind, ich meine, selbst sowas Großes wie Alienware, denke ich, wird dann nicht vergleichbare Preise produzieren können. Aber das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ich denke, das ist noch das Spannendste dann für die kommenden Monate definitiv. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal einen groben Rahmen, auch wenn der, wie gesagt, zu erwarten war. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt über, weil das ja auch sowieso ganz gut dazu passt, zu der eigentlichen neueren, wirklichen News und damit eben den Specs für die Next Gen, den potenziellen Specs für die Next Gen. Ja, genau. Und zwar hat Ubisoft seine Specs zu Watch Dogs veröffentlicht für den PC. Also so wie ich das jetzt mitbekomme, zumindest bei ein paar PC-Spielen für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt. Und zwar ist es so, dass Minimalvoraussetzungen so aussehen, dass man einen Intel Core 2 Quad Core mit 2,66 GHz braucht oder ein AMD Phenom 2 X440 A3 GHz, 6 GB RAM, eine Grafikkarte mit 1 GB Grafikspeicher. Aber recommended ist da schon ein Core i7 3770 A3,5 GHz beziehungsweise ein AMD FX 8350 A4 GHz, 8 GB RAM und eine Grafikkarte mit 2 GB VRAM. Dazu gab es dann auch noch die Nachricht von Nvidia. Also Nvidia hat die vermeintlichen System Requirements für Call of Duty Ghosts herausgegeben. Activision hat in einem Tweet bereits gesagt, dass diese Angaben noch nicht offiziell sind und man noch abwarten muss, ob das jetzt die richtigen sind. Also Activision hat gesagt, sie werden die offiziellen demnächst noch bekannt geben, aber bis dahin sind diese Angaben mit Vorsicht zu genießen. Also auch bei Call of Duty Ghosts braucht man auf jeden Fall ein Betriebssystem mit 64-Bit, weil man mindestens 6 GB RAM benötigt. Also ist jetzt die Mindestvoraussetzung. Was den Prozessor angeht, ist es ungefähr das gleiche wie bei Watch Dogs auch. Was manche auch noch ein bisschen komisch fanden, sind die 50 GB HD Speicher. Aber da haben wir jetzt vorhin auch rausgefunden, dass Black Ops 2 auch schon 30 GB hatte. Von daher war es dann auch wieder nicht mehr so unerwartet. Und von der Grafikkarte eine Nvidia GeForce GTX 550 beziehungsweise eine ATI Radeon HD 5870 oder besser. Ich glaube, ich als Konsolenspieler kann zu den Specs eigentlich nicht so viel sagen, außer dass ich jetzt ganz spontan das Gefühl hatte, dass auf jeden Fall plötzlich viel mehr RAM verlangt wird als vorher, auch wenn natürlich die 8 GB RAM momentan im PC anscheinend auch schon normal sind. Glaube ich nicht, dass es bisher so viele Spiele gab, die 6 GB RAM Mindestvoraussetzungen haben wollten. Ich würde sogar fast behaupten, mir fällt jetzt quasi gar keins ein. Also 6 GB RAM, also gibt es bestimmt so vereinzelt, aber in der breiten Masse ist es tatsächlich so, dass 4 GB eigentlich Standard sind. Ich weiß, als ich mir damals mein PC zusammengebaut habe, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber auch seitdem ist es im Normalfall so, dass die meisten Leute sagen, 4 GB reichen aus. Trotzdem werden die meisten Leute 8 GB verbaut haben, die in den letzten Jahren sich einen PC gekauft haben. Ich glaube, das große Problem sind da vielleicht Leute, die eben spielen wollen, aber einen Laptop haben. Da ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber 8 GB RAM und auch 4 GB RAM. RAM ist einfach derzeit so günstig und auch schon die letzten Jahre so günstig gewesen, dass im Normalfall die meisten Leute sich wahrscheinlich, selbst wenn sie jetzt noch nicht 8 GB haben, 4 GB nachkaufen, kostet fast nichts. Und viele werden sich auch schon 8 GB eingebaut haben, so wie ich eben. Ich habe es damals einfach gemacht, weil also diese 5 bis 10 Euro, der Unterschied, die das waren, oder lass es 20 sein, die machen halt den Kohl auch nicht fett, wenn man eh schon 500 Euro für einen PC ausgibt. Von daher ist das, glaube ich, nicht so spektakulär, dass es verlangt wird, relativ neu. Ich glaube, das wird kein großes Problem sein. Was ich tatsächlich auch relativ interessant fand, waren diese 50 GB. Wie gesagt, ich habe vorhin schon nachgeguckt, bei Black Ops 2 waren es zwar schon 30, trotzdem finde ich 50 GB eine Menge für so ein Spiel. Und ich glaube, das Interessanteste ist wahrscheinlich dann hauptsächlich Watch Dogs. Es gab ja anscheinend einigen Unmut in der PC-Community und viele Leute haben gesagt, die Specs sind ein bisschen übertrieben oder kommen übertrieben vor. Lustigerweise war es ja anscheinend sogar so, dass die Specs veröffentlicht wurden und dann gab es ja schon die ersten Fans, die gesagt haben, die kommen uns irgendwie ein bisschen komisch und sehr hoch vor. Dann meinte Ubisoft, kein Problem, wir bessern nach und haben dann noch höhere Specs rausgegeben am Ende. Richtig überraschend, wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es eigentlich nicht. Man muss schon bedenken, dass wenn man das Spiel jetzt sieht, wie es auf dem PC läuft und eben auch in der Next-Gen-Version, dann sieht das Spiel einfach genauso aus, als ob es absolut einen High-End-PC braucht. Keine Frage. Und da die PlayStation 4 nun mal und auch die Xbox One dem Sinne von den Specs ja einem High-End-PC entsprechen, weiß ich nicht, was daran jetzt so besonders überraschend gewesen sein soll. Ich persönlich habe sie mir durchgelesen und habe gedacht, wow, das sind schon relativ hohe und anspruchsvolle Specs. Andererseits ist das halt einfach ein High-End-PC und ich meine, mit dem musste man ein Stück weit rechnen. Die Minimalvoraussetzungen finde ich wiederum, und das finde ich eigentlich das Interessanteste daran wiederum, ja, sind eigentlich das Spannendste, weil sie so eine große Spanne bieten. Wenn man sich jetzt die Minimal- und die empfohlene Voraussetzung anguckt, dann liegen da tatsächlich fast Welten zwischen. Was den RAM angeht zum Beispiel jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt allerdings angucke, was zum Beispiel einen Intel Core 2 Quad oder eben einen Phenom 2 X4, das ist so das Einsteigersegment beim Quad-Core, einen i7 mit 3,5 GHz ist das Endsegment. Da hat man auch schon wieder eine ziemlich breite Spanne von Einsteiger-Quad-Core-PC zu High-End-Maschine. Anscheinend läuft das Spiel, und das ist, glaube ich, eben etwas, das der Übergangsgeneration geschuldet ist, auf einem ziemlich breiten Spektrum quasi an Hardware. Und das denke ich auch schon quasi die Erklärung und auch das, was die meisten Leute ein bisschen beruhigen sollte. Im Normalfall wird das Spiel trotzdem, denke ich, ziemlich flüssig auch auf etwas älteren PCs oder Mittelklasse-PCs laufen, einfach weil es eben auch auf der PlayStation 3 laufen muss. Und sind wir ehrlich, wenn wir uns das Spiel angucken, und das habe ich von Anfang an schon gedacht und ich glaube, da ging es uns irgendwie allen gleich, man guckt sich dieses Spiel an und denkt, meine Güte, wie soll denn das bitte schon auf der Current Gen laufen? Also was für Abstriche muss man machen, damit das in der Art und Weise und mit der Grafik und vor allem auch mit dieser riesigen simulierten Welt tatsächlich so funktioniert. Ich meine, GTA 5 macht es vor, dass sowas geht. Trotzdem habe ich das Gefühl, Watch Dogs ist da noch ein ganz Stück ambitionierter, eben weil diese Welt auch so interaktiv funktioniert und so viele Dinge parallel ablaufen, die man auch gar nicht unbedingt mitkriegt. Sodass ich glaube, dass einfach, ja, das nicht so das Riesenproblem für die meisten sein wird. Es ist ein Übergangstitel und der wird wahrscheinlich auf den meisten PCs trotzdem einigermaßen laufen, solange sie Mittelklasse-PCs sind. Und ich meine, was anderes hätte jetzt keiner von uns erwarten können, würde ich behaupten. Und jetzt schauen wir mal. Also mich machen jetzt irgendwie die empfohlenen Specs nicht, sind nicht besonders überraschend für mich. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist halt ein High-End-PC, aber meine Güte, das ist halt die nächste Generation. Damit war zu rechnen. Ja, vielleicht haben sich halt auch viele vielleicht erhofft, dass es noch reicht mit den PCs, die sie bisher haben. Ich meine, nicht jeder hat ja einen High-End-PC, selbst PC-Spieler müssen ja nicht unbedingt alle einen High-End-PC haben, von daher. Nee, ohne Frage. Also ich meine, ich habe auch keinen High-End-PC. Ja, eben, also kann ich mir schon vorstellen, Menschen halt sagen, okay, ich hätte schon gern schon gerne gehabt, dass zumindest was bei Recommended, dass es gerade so ausreicht. Wenn es dann schon i7 Recommended ist, da kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen, wird wahrscheinlich trotzdem laufen, aber so wie ich PC-Spieler halt kenne, es reicht ja nicht nur, dass es irgendwie läuft. Sie wollen ja alle, dass es in den Höchsten läuft. Und ja, gut, ja. Wenn sie halt wissen, es geht besser, und aber ihr PC kann es nicht, das ist halt frustrierend. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich habe das Gefühl nicht, weil ich weiß, auf der PS4 gibt's halt nur die eine Einstellung und fertig. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass halt viele sagen, sie möchten es schon auf höchsten Einstellungen spielen wollen, nicht nur einfach irgendwie. Ja, also ich glaube, die Sache ist einfach die, dass die PC-Spieler sich jetzt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, und das ist eine Sache, die ich ganz lustig finde, vielleicht ein Stück weit auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben, dass sie jetzt eben mittlerweile mit High-End-PC, mit Mittelklasse-PCs, und das ist ja quasi das, was in den letzten Jahren so der Fall war, mit einem Mittelklasse-PC konntest du ohne Probleme auf den höchsten Einstellungen alle Spiele spielen, die eben auch für die Konsolen rausgekommen sind. Und das ist eine Sache, glaube ich, die meisten als sehr angenehm empfunden haben, ich unter anderem auch. Dass man eben nicht in diesem klassischen immer und immer wieder upgraden müssen gefangen war und dass man vor allem nicht auch am Anfang, wenn man sich eben jetzt einen neuen PC gekauft hat, seine 2000 Euro ausgeben musste, wobei 2000 Euro natürlich unendlich übertrieben ist, sagen wir mal 1000 Euro für einen High-End-PC ausgeben musste, sondern dass eben 500 Euro Mittelklasse-PC völlig ausgereicht hat. Diese Zeit ist jetzt wieder so ein bisschen vorbei und ich denke, da werden sich manche drüber aufregen. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, ist das Meckern auf hohem Niveau. Ich denke, die meisten Übergangstitel werden trotzdem spielbar sein und wenn man eben High-End-Grafik haben möchte, sollte man sich einen High-End-PC anschaffen. Und wenn man sich jetzt aber, und das ist eine Sache, die, glaube ich, in der letzten Generation nicht ganz so möglich war. Wenn man sich jetzt zum Anfang der neuen Konsolengeneration einen High-End-PC kauft, dann hat man aber auch tatsächlich wahrscheinlich Ruhe für den Rest der Generation. Und wenn wir uns jetzt die letzte angucken, die hat lang genug gedauert. Das waren wie viele Jahre jetzt? 5, 6? Wenn nicht sogar mehr. 6 Jahre, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, dass man 6 Jahre lang potenziell mit seiner PC-Hardware Ruhe hat, dann finde ich, ist das eine Luxussituation, in der wir bislang noch nie waren. Also ich finde sogar, dass es ganz positiv ist, dass wir uns jetzt angucken, ein derzeitiger High-End-PC kann mit Specs für die Next-Gen gegebenenfalls mithalten. Das finde ich ehrlich gesagt das Positive daran und das ist wahrscheinlich für mich das Wichtigste. Also jetzt einen High-End-PC anschaffen bedeutet, man hat seine Ruhe. Und wenn man ihn vielleicht erst Anfang nächsten Jahres kauft, nach dem Weihnachtsgeschäft, mit ein bisschen Glück wird er dann noch ein bisschen billiger, dann könnte man sich tatsächlich für verhältnismäßig wenig Geld für eine Generation so ungefähr den Hardware-Standard kaufen, den man braucht und hat dann damit irgendwie seine Ruhe und im Notfall kann man immer noch mal was austauschen. Von daher, ich weiß nicht genau, wo das große Hickhack deswegen ist jetzt auf dem PC. Ich finde oder habe das Gefühl, zum Teil sind die Anforderungen tatsächlich ein bisschen übertrieben in einzelnen Aspekten, aber da bleibt jetzt erstmal nur das Abwarten und mal schauen, wie es letztendlich dann läuft, sobald die Spiele draußen sind und wir eben die ersten Technik-Checks drin haben und das Ganze durch einige Testmaschinen gelaufen ist, kann man sich dann angucken, wie es dann letztendlich aussieht. Und es gibt genug Spiele, die bewiesen haben, dass sie auch auf etwas geringeren Auflösungen mit etwas geringeren Details immer noch fantastisch aussehen. Ich meine, gerade der Witcher 2, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, da werden wir aber alle beipflichten und alles andere als Hardware hungrig. Also möglich ist das durchaus. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es letztendlich dann läuft. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema, oder? Ja. Wunderbar. Ja, das Hauptthema diese Woche, und das hat ja Joe vorhin schon umrissen, ist eben, glaube ich, so eine alte, auch sehr Videospiel-inhärente Diskussion über quasi zwei Fraktionen, die es, glaube ich, in den letzten Jahren immer spezifischer gab, nämlich Multiplayer und Singleplayer. Ich glaube, was den meisten Leuten aufgefallen ist, und das war für uns so ein bisschen Ausgangspunkt der Diskussion wahrscheinlich, dass es immer mehr der Fall ist und auch schon seit Jahren immer mehr der Fall ist, und ich glaube, das ist deswegen auch nichts besonders Neues, wenn wir das jetzt hier ansprechen, dass es immer mehr Singleplayer-Spiele gibt, die eben auch in der Entwicklungszeit und in den Ressourcen mit einberechnen, dass ein Multiplayer-Modus gemacht wird und anscheinend auch gemacht werden muss, zumindest meint der ein oder andere Entwickler und Publisher, beziehungsweise nicht der ein oder andere, sondern viele Entwickler und Publisher, meinen, dass es tatsächlich auch absolut nötig wäre, damit das Spiel ein kommerzieller Erfolg wird. Wir haben das jetzt schon oft genug gesehen und sehen es auch immer wieder, dass eben tatsächlich Ressourcen, und zwar aus der Sicht der meisten Spieler, glaube ich, verschwendet werden, um noch einen Multiplayer-Modus an das eigentliche Singleplayer-Spiel anzuflanschen. Nur damit man eben Multiplayer-Modus hat, einfach weil das anscheinend zum Standard gehört, zumindest meinen das, wie gesagt, die meisten. So dass man dann letztendlich, ja, sagen wir mal, einen halbgaren Multiplayer-Modus hat und die meisten Leute, die den dann spielen, denken sich bei sich selbst so, den werde ich einmal spielen und nie wieder, weil er mir einfach nicht genug Spaß macht. Und diese Ressourcen hätte man definitiv vielleicht in noch mehr in den Singleplayer-Modus investieren können. Das ist, glaube ich, ein Trend, der immer mehr wird und der wahrscheinlich auch nicht weggehen wird die nächsten Jahre. Gleichzeitig haben wir immer mehr, beziehungsweise immer größere Franchises, die Multiplayer-only sind, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die MMOs, die ja ein eigenes Genre sind, sondern sowas wie zum Beispiel Battlefield oder dergleichen, die immer mehr in diesen Multiplayer-Only-Bereich gehen, beziehungsweise schon immer Multiplayer-Only waren, wie zum Beispiel Battlefield, für die jetzt aber parallel tatsächlich auch ein Singleplayer-Modus entwickelt wird. Ich glaube, das ist kein großer Trend, auch wenn ich das vorhin ganz gerne in der Vordiskussion daraus gemacht hätte. Tatsächlich habe ich im Nachhinein mit ein bisschen Nachdenken und Recherche festgestellt, es ist doch nicht ganz so umfassend, wie ich mir das gerade gedacht habe in meinem eigenen Kopf, aber tatsächlich ist es ja trotzdem so, dass eben auch in diesen Bereichen plötzlich Singleplayer-Modi auftauchen in Spielen, die eigentlich reine Multiplayer-Spiele sind. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, da mal drüber zu reden, vor allem eben auch über die verschiedenen Arten von Multiplayern. Also vorhin hast du ja schon angesprochen, kompetitiv und kooperativ. Inwiefern gibt es da ein verschiedenes Publikum für die beiden Bereiche? Wie wichtig ist das auch? Und wie sehr kann vielleicht auch ein kooperativer Modus ein Singleplayer-Spiel doch sehr sinnvoll erweitern, wohingegen ein kompetitiver es vielleicht nicht gekonnt hätte? Das sind alles so Fragen, die wir uns hier heute stellen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit der Grunddiskussion, glaube ich, an. Wie wichtig ist Multiplayer für ein Singleplayer-Spiel, beziehungsweise wie gut funktioniert denn das? Also ich denke, wir haben auch durchaus positive Beispiele. Also grundlegend kann ich das durchaus nachvollziehen und ich bin da einer der Ersten, der sich schon oft genug darüber aufgeregt hat, dass irgendwelche Ressourcen in einen halbgaren Multiplayer-Modus gesteckt wurde, den letztendlich keiner spielt, weil er nicht interessant genug ist. Da gibt es dann so klassische Beispiele wie zum Beispiel Bioshock. Bioshock 1 hatte keinen, Bioshock Infinite hat auch wieder keinen, Bioshock 2 hatte einen. Der war aber komplett so ein Wegwerf-Multiplayer, der irgendwie, glaube ich, keinen wirklich interessiert hat. Und das als ein Spiel, das eben hauptsächlich story-driven ist, ist die Frage, ist das überhaupt irgendwie nötig heutzutage noch, da irgendwie so einen Multiplayer-Modus anzuflanschen? Ich meine, wir haben es auch halbwegs erfolgreich bei sowas wie Uncharted gesehen, wo, glaube ich, die meisten Leute am Anfang erstmal skeptisch waren, warum bauen die jetzt einen Multiplayer-Modus, und dann haben viele Leute da doch einiges an Spaß mit gehabt, glaube ich. Den Uncharted habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, hast du mal einen Uncharted-Multiplayer-Modus gespielt? Also ich habe den Uncharted 2 Multiplayer nur ein paar Mal gespielt, weil ich an sich ja auch nicht so gerne Multiplayer-Modus spiele. Deswegen kann ich dir auch gar nicht sagen, jetzt wie gut ich den jetzt fand, weil dafür habe ich das wahrscheinlich nicht oft genug gespielt. Aber Uncharted 2 ist vielleicht wirklich einer dieser Beispiele von Spielen, wo sich viele gedacht haben, warum jetzt ein Multiplayer, der dann doch ganz gut funktioniert hat. Also zumindest weiß ich, dass der Multiplayer von Uncharted 2 von der Community ganz gut aufgenommen wurde. Das gleiche war ja auch, soviel ich weiß, bei Assassin's Creed Brotherhood der Fall, was, glaube ich, den Multiplayer-Modus bei Assassin's Creed eingeführt hat. Und ja. Dann auch sehr viel besser war, als viele gedacht haben, vor allem, weil bei Assassin's Creed sich noch viel mehr Leute gefragt haben, wie soll das funktionieren? Ich meine, Uncharted war immer ein Shooter und ich meine, Shooter funktioniert halt irgendwie immer im Multiplayer. Aber Assassin's Creed war es halt ein bisschen was anderes, aber hat anscheinend auch ganz gut funktioniert. Aber ich bin halt trotzdem immer einer, der sagt, es ist ja schön, wenn es einen Multiplayer gibt für die Leute, die gerne Multiplayer spielen einerseits, aber andererseits denke ich mir auch, also wenn wirklich der Grund für den Multiplayer ist, dass Publisher oder Entwickler das Gefühl haben, es verkauft sich sonst nicht ganz so gut. Da tue ich mich schwer, mit diesem Argument zu leben, weil ich mir einfach denke, die meisten Leute kaufen es ja trotzdem wegen dem Singleplayer. Also ich kenne niemanden, der Uncharted sich wegen dem Multiplayer kauft. Also wie anders als bis bei zum Beispiel Call of Duty der Fall ist. Und es ist eine nette Beigabe für manche, aber ich denke mir dann halt oft auch, warum nicht lieber mehr Geld in den Singleplayer stecken? Also ich sehe das dann immer so ein bisschen so als ja verschwendete Ressource an, wie viele andere wahrscheinlich auch. Und würde mir einfach wünschen, ja, es muss nicht immer ein Multiplayer sein. Also beziehungsweise bei manchen merkt man ja zumindest, dass sie sich Mühe geben und versuchen, einen Multiplayer-Modus zu bauen, der irgendwie auch zum Singleplayer-Erlebnis zur Atmosphäre des Spiels irgendwie beiträgt. Also zum Beispiel, ich habe den von The Last of Us nicht gespielt, aber der funktioniert zum Beispiel auch so, dass es nicht nur ein reines Third-Person-Geballere ist, sondern man muss ja sozusagen als Team einer überlebenden Gruppe auch Nahrungsmittel und andere Sachen, die man verwenden kann, sammeln und gleichzeitig dann noch mit anderen Gruppen dagegen kämpfen, sodass man die eigene Bevölkerung überlebt. Also es ist dann irgendwie sehr gut in das ganze Spielgefühl eingebaut, während der von Tomb Raider halt, ja, ist halt Rumgeballer, aber sieht grafisch sogar ziemlich mies aus und man hat das Gefühl, ja, da wurde einfach ein Multiplayer noch dran gekotzt. Ja, weiß ich, also grundlegend stimme ich dir auf jeden Fall absolut zu. Also vor allem, weil ich auch der Meinung bin, dass es eben schwieriger Spagat ist irgendwie, wenn man es hinkriegen möchte, tatsächlich Multiplayer und Singleplayer-Fans irgendwie zu begeistern. Gerade bei sowas wie Last of Us, selbst wenn er von mir aus gut funktioniert, genau wie auch bei Uncharted, das mag alles sein und ich glaube, die meisten, also oft ist ja auch das Argument, dass eben dadurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird, was ja dann zum Beispiel eher dazu führt, dass Leute nochmal ein DLC kaufen, wenn sie das Spiel länger spielen und so weiter. Das heißt also, aus rein monetärer Sicht mag das ja manchmal zumindest argumentativ Sinn machen. Trotzdem bin ich auch der Meinung, ein Wegwerf-Multiplayer mindert sogar wahrscheinlich eher die Qualität des Produktes, habe ich das Gefühl. Ich meine, es ist immer noch ein Teil des Spiels. Und bei Last of Us von mir aus und auch Uncharted mag das jetzt als Argumentation nicht gelten, weil die beiden anscheinend ganz gut funktioniert haben. Was jetzt aber mein Beispiel wäre, wäre zum Beispiel Bioshock 2. Fantastisches Spiel, extrem tolle Story und der Multiplayer-Modus war aber einfach nur dieses blöde mit Plasmiden Deathmatch-Spielen. Und ich glaube, dass das jetzt natürlich in dem Sinne qualitativ jetzt nicht wahnsinnig schlecht ist, aber auch definitiv nicht so zu überzeugen weiß, wie es eben der Singleplayer-Modus tut. Und es gibt bestimmt doch durchaus Leute, und das finde ich auch völlig gerechtfertigt, die sagen, naja, das Produkt hat mir letztendlich, wenn ich das komplette bewerte, nicht ganz so gut gefallen, als wenn ich einfach nur einen Singleplayer-Modus gehabt hätte. Und das finde ich ist auch ein legitimes Argument. Also wenn ich ein Singleplayer-Spiel habe, das sich eben auf Singleplayer konzentriert und den fantastisch macht, mir aber gleichzeitig noch einen Multiplayer-Modus quasi vorsetzt, den ich dann entsprechend auch ausprobiere und der überzeugt mich nicht, habe ich trotzdem gleichzeitig einen etwas schlechteren Eindruck von dem Gesamtwerk. Ich bin nicht der Meinung, dass es tatsächlich irgendwie wirklich förderlich wäre, selbst wenn man eben sagt, dadurch verlängert man eben die Lebenszeit des Produkts. Ich glaube, wenn man einfach zum Beispiel so ein Spiel hat wie Bioshock 2, dass man durchspielt und dann gibt es eben später nochmal ein DLC. Bei Bioshock 2 zum Beispiel ist jetzt, ne, da gab es DLCs noch nicht so wirklich. Keine Ahnung, ob es dazu ein DLC gab, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Selbst wenn es einen gab, sagen wir einfach mal, nehmen wir das mal als exemplarisches Beispiel. Ich spiele dieses Spiel, es gefällt mir wirklich richtig gut und auch einen Monat später denke ich noch, Mann, das war ein tolles Spiel. Wenn dann DLC kommt, bin ich doch trotzdem bereit, den zu kaufen und gegebenenfalls nochmal zum Spiel zurückzukehren. Natürlich jetzt vielleicht nicht mehr nach einem halben Jahr, aber in jedem Fall irgendwie habe ich das Spiel dann wahrscheinlich noch sehr positiv in Erinnerung. Und nach einem halben Jahr könnte man auch argumentieren, naja gut, vielleicht ist es dann schon wieder so weit, dass ich sagen würde, ich würde es vielleicht sogar nochmal ein zweites Mal durchspielen und dann eben den DLC dranhängen. Wenn ich jetzt aber ein Spiel habe, das eben, ne, dieses, ich habe diese Singleplayer-Erfahrung, spiele danach ein bisschen den Multiplayer-Modus und denke so, der ist ja richtig scheiße, dann habe ich das Gefühl, kann es auch durchaus sein, dass dieses Spiel auch wesentlich schneller wieder aus meinem Kopf verschwindet, weil ich dann eben am allerletzten, am Ende, und ich meine, im Normalfall ist so ein Multiplayer-Modus ja etwas, was typisch ist, was man dann eben nach der Singleplayer-Kampagne spielt, dass ich am Ende eben nochmal einen schlechten Eindruck von dem Spiel hatte. Insgesamt glaube ich, ist es einfach eine sehr, sehr merkwürdige Praxis und ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das in irgendeiner Form förderlich wäre. Was ich jetzt natürlich ganz nett finde, und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was eben zum Beispiel auf Uncharted und auch auf Last of Us zutrifft, dass es da vielleicht einfach Entwickler gab, und ich meine, das akzeptiere ich als Argument dann eigentlich fast immer, die gesagt haben, wir haben einfach eine coole Idee für einen Multiplayer-Modus und wir würden ihn gern umsetzen. Also verstehst du, was ich meine? Dass es eben nicht dabei quasi darum geht zu sagen, okay, wir brauchen einen Multiplayer-Modus, jetzt denkt euch mal was Cooles aus, sondern dass da vielleicht wirklich jemand stand, der gesagt hat, hey, ich habe eine coole Idee für einen Multiplayer-Modus und das einfach quasi teamintern entwickelt wurde, weil da ein Stück weit einfach auch noch Herzblut mit dran hing. Gerade bei Last of Us klingt es ja so, als ob es zumindest halbwegs in die Welt integriert wäre. Ich meine, das muss ja nicht unbedingt in die Story integriert sein, aber wenn man das Universum hat, das ja bei Last of Us jetzt natürlich nicht wahnsinnig originell, aber extrem gut umgesetzt ist, dann ist es doch schön, in diesem Universum vielleicht noch einen Multiplayer-Modus zu haben, der eben das Universum auch widerspiegelt. Natürlich ist es trotzdem immer noch ein Wegwerf-Multiplayer. Also ich glaube, dass es insgesamt wahrscheinlich trotzdem nur eine Handvoll Leute länger als 3, 4, 5, 6 Partien spielen werden und dass es letztendlich in Vergessenheit gerät. Und wahrscheinlich hätte man die Ressourcen anders einsetzen können. Trotzdem, wenn man zumindest irgendwie das Gefühl hat, vielleicht da steckt ein Entwickler hinter, der einfach Lust drauf hatte, das noch umzusetzen, kann ich es ein Stück weit eher akzeptieren, zumal ich da nicht unbedingt der Meinung bin, dass da eben vielleicht, was ich was, ewig viele Ressourcen drauf verschwendet wurden, beziehungsweise irgendjemand jetzt quasi, ne, wichtige Zeit von seiner eigentlichen Arbeit abknapsen musste, um diesen Multiplayer noch nebenher zu programmieren. Vielleicht waren das einfach Leute, die den Multiplayer-Modus eh einfach machen wollten und entsprechend, ja, einen gewissen Herzblut dran gesessen haben, um das Ganze umzusetzen. Ja, also, ich kann das völlig nachvollziehen, dass du sagst, wenn du einen guten Singleplayer hast und einen sehr schlechten Multiplayer, dass dann der schlechte Multiplayer dafür sorgt, dass du im Endeffekt einen sehr viel negativeren Gesamteindruck des Spiels hast, als wenn der Multiplayer auch sehr gut gewesen wäre oder gar kein Multiplayer dabei gewesen wäre, kann ich völlig nachvollziehen. Passiert bei mir aber eher nicht, weil ich wirklich eigentlich meistens den Multiplayer gar nicht erst anspiele. Also wenn ich ein Spiel wirklich nur rein für den Singleplayer kaufen wollte und gekauft habe, dann habe ich in den seltensten Fällen auch das Bedürfnis nach dem Durchspielen noch den Multiplayer-Modus irgendwie ausprobieren. Also wenn der Abspann läuft, dann habe ich ja das Gefühl, war ein sehr gutes Spiel und dann würde ich mir eher darüber Gedanken machen, ob ich es nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würde oder nicht, aber meistens verschwende ich gar keinen Gedanken daran, ob ich den Multiplayer dann spiele. Ja, okay. Und ich wollte noch was zu den Ressourcen sagen. Also klar, man kann jetzt immer sagen, es ist vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, man hätte auch viel mehr Ressourcen in Singleplayer stecken können. Und zum Beispiel, ich meine, bei The Last of Us hat das, glaube ich, fast niemand gesagt, weil The Last of Us Singleplayer so gut war, dass wir nicht das Gefühl hatten, da ist jetzt viel verloren gegangen wegen des Multiplayers. Ja, schwierig wird's aber dann, wenn der Singleplayer nicht so gut ist. Obwohl man gewohnt ist, dass der Singleplayer gut ist. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel in letzter Zeit ist da auf den Konsolen God of War Ascension. Weil God of War hatte nie einen Multiplayer, hat auch nie einen Multiplayer gebraucht. Und bei Ascension haben sie gedacht, wir machen jetzt mal einen Multiplayer rein. Und das wäre auch okay gewesen, wahrscheinlich, wenn sie es geschafft hätten, den Singleplayer auf dem Level zu halten, wie wir ihn von God of War 3 zum Beispiel kennen. Aber das hat es halt beileibe nicht. Und dann ist natürlich die Kritik groß, weil dann hast du wirklich das Gefühl, man hat sich schon zu sehr auf diesen Multiplayer-Modus versteift. Also God of War Ascension, hat man ja auch zuerst den Multiplayer-Modus beworben als das Hauptfeature des Spiels. Aber wenn der allein es halt einfach nicht reißen kann und die meisten Spieler, die God of War kaufen und God of War lieben, es halt für den Singleplayer lieben, dann hast du halt vielleicht ein bisschen was falsch gemacht. Das hat sich auch daran geäußert, dass die God of War Ascension-Verkaufszahlen nicht so gut waren wie die von den Hauptteilen. Auch die Rezensionen und Kritiken waren viel nicht ganz so gut, aber es war halt beileibe nicht schlecht, aber es war halt auch beileibe nicht so gut wie God of War 3. Und deswegen finde ich das immer sehr schwierig, einen Multiplayer-Modus in ein eigentliches Singleplayer-Spiel reinzutun. Es kann, wie gesagt, funktionieren ohne größeren Schaden, muss es aber nicht. Ja, vor allem habe ich das Gefühl, das ist halt wieder eine gewisse, also es ist auch relativ unnötig, also in den seltensten Fällen habe ich das Gefühl gehabt, dass jetzt gerade die Fans nach einem Multiplayer-Modus schreien. Vor allem, wenn du eben ein Spiel hast, wenn ein Spiel ein neuer Franchise ist und das startet als Singleplayer-Spiel, hat aber einen Multiplayer-Modus. Ich glaube, das stört die wenigsten. Aber Multiplayer-Modus ist ja vor allem, das ist ein bisschen das Problem, glaube ich auch, etwas, das sich meistens im Laufe einer Serie entwickelt. Zum Beispiel bei Uncharted 2, Bioshock 2, ich meine, Last of Us jetzt da, ja, ne, fällt da wieder ein bisschen raus. Aber zum Beispiel auch. Genau, Assassin's Creed auch. Also im Normalfall ist es meistens so, wenn die Serie sich etabliert hat und wenn man quasi die Grundmechanismen in der Serie ausgearbeitet hat, wenn man schon das Universum geschaffen hat, und das sind ja nun mal die großen Mammutaufgaben, die man bewältigen muss, wenn man die Franchise oder beziehungsweise das erste Spiel entwickelt, dann hat man plötzlich quasi Zeit für einen Multiplayer-Modus, den man dann eben noch anbaut. Und ich glaube, gerade dann ist es eben schwierig, den noch mit einzuführen, weil man nämlich dann erst recht das Gefühl hat, der ist jetzt eben angebaut und war eigentlich nicht wirklich geplant. Und dann kann ich es auch gut nachvollziehen, dass die Leute halt das Gefühl haben, okay, jetzt funktionieren gewisse andere Dinge vielleicht nicht, oder selbst wenn sie funktionieren, jetzt hat man eben diesen Multiplayer-Modus, aber der hat halt keinerlei, also weißt du, der ist einfach kein Bonus. So, es ist vom Prinzip her, und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, einfach etwas, was halt offensichtlich Zeit gekostet hat, in dem Produkt mit drin ist und deswegen auch, finde ich, bewertet und berücksichtigt werden muss und darf, aber gleichzeitig keinerlei positive, also weißt du, kein positiver Punkt für das Produkt ist. Und das ist fast in allen, und das ist, glaube ich, irgendwie auch eine Sache, bei der die meisten Leute mir zustimmen würden, bei fast allen Singleplayer-Spielen, die einen Multiplayer dazugekriegt haben, irgendwie der Fall. Es gibt ein paar gute Ausnahmen, es gibt ein paar Ausnahmen, wo es eben ganz anders gelaufen ist, wo es zum Beispiel bei Call of Duty der Fall war, dass mit Modern Warfare 2 gerade sich daraus aus einem eigentlich reinen Singleplayer-Spiel ein fast reines Multiplayer-Spiel entwickelt hat. Das kann durchaus funktionieren, und ich sage auch nicht, dass man deswegen komplett einfach Multiplayer-Modus außen vor lassen sollte, aber ich glaube, diese grundlegende Praxis, an der viele Publisher und auch Entwickler irgendwie festhalten, dass eben so ein Multiplayer-Modus einfach immer ein Bonus ist, ich glaube, davon muss man einfach absehen. Der Multiplayer-Modus kann ein Bonus sein, wenn er richtig gut funktioniert, aber wenn ich nicht der Überzeugung bin, das ist jetzt eine richtig gute, kreative, neue Idee, die tatsächlich auch langfristig motivieren kann. Und auch bei einem Multiplayer-Modus muss man eben bedenken, auch der funktioniert nur, obwohl die Partien natürlich kurz sind und sehr kurzweilig gedacht sind, auch der funktioniert nur, wenn er auf lange Frist motiviert. Also ich kann ja nicht irgendwie ein Singleplayer-Spiel haben, das irgendwie 20 Stunden Spielzeit hat, und dann setze ich mir in den Multiplayer-Modus und der macht Viertelstunde Spaß und dann nicht mehr. Dann ist ja völlig egal, ob ich dann eine nette Idee hatte für diese Viertelstunde. Trotzdem werde ich danach sagen, naja, meine Güte, also für die Viertelstunde war es mir jetzt aber nicht wert irgendwie, ne? Das gegebenenfalls im Singleplayer was gefehlt hat oder einfach nur mehr Geld für anderen Kram war. Von daher irgendwie relativ schwierig. Die andere Seite ist jetzt quasi, und wie gesagt, da gibt's leider nicht genug Beispiele, um da meinen richtigen Punkt zu untermauern, von dem ich mich jetzt auch ein bisschen entfernt habe wieder, aber das andere Beispiel ist eben sowas wie Battlefield. Eine reine Multiplayer-Serie, und ich denke, der bekannteste Multiplayer-Shooter überhaupt, mit Call of Duty mittlerweile zwar in Konkurrenz, aber als Battlefield 1942 rausgekommen ist, da stand's ziemlich allein auf weiter Flur. Vielleicht Team Fortress war lange her. Ja, genau, aber Counter-Strike ist ja auch wieder so ein bisschen was anderes, ne? Also ich meine, die Art und Weise natürlich, wie Battlefield funktioniert hat sowieso mit den großen 64-Mann-Schlachten, aber natürlich auch grundlegend einfach, dass eben dieses ganze Spiel als kommerzielles Spiel und eben nicht nur als Mod irgendwie gekommen ist und in dem Maße die Leute auch begeistert hat, dann passiert es plötzlich mit Bad Company zum Beispiel, dass die in den Singleplayer-Bereich gehen. Und das hat ja lustigerweise auch einigermaßen gut funktioniert. Ich meine, der erste Bad Company war ja relativ beliebt bei den Fans auch, hatte anscheinend einen sehr guten Singleplayer-Modus und relativ zynischen und lustigen, ironischen Humor. Ich glaube, es hat auch vielen Leuten gefallen. Ich persönlich habe das erste nicht gespielt. Ich glaube, es war auch konsolenexklusiv. Bad Company 2 war dann jetzt dieser sehr merkwürdige Hybrid, wo, glaube ich, wieder alle sehr skeptisch waren. Der Singleplayer-Modus war eigentlich mistig, war aber ein großer Teil des Spiels. Der Multiplayer-Modus war ganz fantastisch und der beste zu dem damaligen Zeitpunkt, den es im Battlefield-Universum gab. Und jetzt standen, glaube ich, viele Leute irgendwie so vor der etwas prekären Situation zu sagen, was genau bewerten wir denn jetzt dabei? Ich glaube jetzt gerade auch aus Fachpressesicht, dass die Fachpresse ja sagen musste, naja, meine Güte, eigentlich müssen wir das Spiel als Gesamtes bewerten. Dann haben wir einen sehr guten Multiplayer-Teil und einen relativ schlechten Singleplayer-Teil, was insgesamt natürlich die Wertung drückt. Aber diese Wertung sagt natürlich dann wiederum nicht mehr so wahnsinnig viel über den sehr guten Multiplayer-Modus aus, der unter anderem auch Kaufgrund sein kann. Und ich glaube, da gab es irgendwie relativ große Verwirrung und auch ein bisschen Durcheinander irgendwie, weil, glaube ich, nicht alle sich einig waren. Und es gab auch einige Fans, die dann wütende Leserbriefe geschrieben haben, die ich damals dann auch mitgekriegt habe und gelesen habe, wo es eben hieß, naja, jetzt wird hier ein Spiel dafür abgestraft, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, aber noch einen Singleplayer-Modus baut. Und das sehr nachvollziehbare Argument, das damals eben von der Spielezeitschrift kam, war, naja, meine Güte, wenn man eben einen konkurrenzfähigen Singleplayer-Modus mitliefert, dann muss der auch bewertet werden. Also du bezahlst einfach auch diesen Singleplayer-Modus, er ist Teil des Spiels, also müssen wir ihn auch bewerten. Und wenn er schlecht ist, ist er schlecht, da können wir ja nichts für. Finde ich eine relativ schwierige Situation. Und mittlerweile ist es ja einfach so, dass es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es in Battlefield 3 jetzt ist, ich glaube, es ist hauptsächlich einfach so, dass du quasi Bot-Matches im Singleplayer spielst, so mehr oder minder, um dich ein bisschen auf den Multiplayer-Modus vorzubereiten. Und das macht dann ja in dem Moment auch Sinn. Trotzdem irgendwie eine, sagen wir mal, etwas merkwürdige Entwicklung, dass es quasi auch in die andere Richtung gehen kann. Vielleicht jetzt mal weg von den, sagen wir mal, Negativbeispielen hin zu den Positivbeispielen. Call of Duty zum Beispiel, und ich glaube, da kann man jetzt irgendwie Call of Duty noch so sehr hassen, ist sehr, sehr erfolgreich als Multiplayer-Spiel. Und ich glaube auch unter anderem der Grund, warum Call of Duty sich immer noch verkauft wie geschnitten Brot, obwohl die gesamte Spielerschaft sagt, sie finden das alles scheiße, ist unter anderem eben, weil viele Leute so Multiplayer spielen und sagen, ja klar, ist der Singleplayer scheiße, aber ich spiele den Singleplayer auch nicht, ich spiele halt Multiplayer. Gut sehen kann man das, glaube ich, auch daran, dass eben die Modern Warfare-Erfinder beziehungsweise die Call of Duty-Erfinder, die ja mittlerweile bekanntermaßen Titanfall machen, bei Titanfall gesagt haben, wir lassen den Singleplayer weg. Und ihre Begründung dafür war, naja, wir haben in unseren zurückliegenden Projekten gesehen, insgesamt sind wahrscheinlich 95% der Leute starten die erste Mission des Singleplayer-Spiels, 5% schließen die Singleplayer-Kampagne ab, einfach weil sie irgendwann zwischendurch die Lust dran verlieren und dann nur noch Multiplayer spielen. Also lassen wir den konsequenterweise einfach weg. Und ich finde, das ist sowieso grundlegend die richtige Idee, genau wie es auch bei Bioshock Infinite der Fall war, andere Seite des Spektrums, die klipp und klar gesagt haben, ist uns egal, wir machen keinen Multiplayer-Modus, wir brauchen den nicht, wir wollen reine Singleplayer-Kampagne haben und uns auch darauf fokussieren. Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, den man da gehen kann. Und ich bin zwar nicht jetzt irgendwie der Meinung, dass man deswegen auf jeden Fall trennen sollte, ganz strikt nur Singleplayer oder nur Multiplayer-Titel, aber solange man daran zweifelt, ob das gerade wirklich gut funktionieren kann, sollte man es vielleicht einfach lassen. Und dann gibt man niemandem irgendwie Munition, um darüber zu meckern. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, meine Güte, das war echt ein gutes Singleplayer-Spiel, aber das ist kein Multiplayer-Modus, das hat mich echt gestört. Also ich weiß auch mal gar nicht, wo immer diese ganzen lustigen Entscheidungen der Spieleindustrie herkommen und was für eine Art von Marktforschung die betreiben, wenn sie so oft irgendwie der Meinung sind, dass gewisse Dinge irgendwie bei Spielern so und so ankommen oder so und so nicht ankommen und damit 80% der Zeit einfach komplett falsch liegen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall glaube ich, dass es irgendwie letztendlich im Zweifelsfall immer besser ist, sowas wegzulassen. Sowohl Singleplayer als auch Multiplayer-Modus. Ich weiß nicht genau, was das groß bringen soll. Man muss natürlich auch mal sagen, das ist natürlich auch in dem Sinne natürlich irgendwo genreabhängig, dass man sagen muss, beim Klar. Shooter hat man sich halt irgendwie schon dran gewöhnt, weil die klassischen Multiplayer-Matches wie Team-Deathmatch und sowas sind halt prädestiniert für Shooter. Dementsprechend haben wir auch vorhin gesehen, es gab ja diesen einen sehr ironischen Artikel dazu, den sarkastischen Artikel dazu, dass Bioshock Infinite keinen Multiplayer hat und die Geschichte von einem weinenden Spieler, der dann an der Kasse steht und sagt, mir hat niemand gesagt, dass Bioshock Infinite keinen Multiplayer hat, jetzt will ich das Spiel nicht mehr haben. Ja. Also es war anscheinend es ist anscheinend so selten geworden, dass ein Ego-Shooter keinen Multiplayer hat, dass das schon ein sarkastischer Artikel wert war. Klar, also bei Genre, wo man schon sofort denkt, natürlich kann da ein Multiplayer funktionieren, hat man auch das Gefühl, da ist jetzt irgendwie, muss jetzt auch immer einer dazu. Natürlich gibt's noch keinen Multiplayer zu Devil May Cry und Gott behüte, hoffentlich wird's auch nie einen geben. Aber klar, die Shooter ist natürlich da schon prädestiniert und es ist nicht so, dass ich sage, dass es Genres gibt, bei denen Multiplayer auf jeden Fall unmöglich ist, weil man kann immer irgendwie Multiplayer einbauen, aber ich glaube, bei anderen Genres muss man sich dann ein bisschen mehr Gedanken machen als jetzt beim Shooter, weil wir ja wie gesagt, Team Deathmatch geht halt immer. Und zum Beispiel, da sagt man ja richtig, auch, Tomb Raider hat ja auch deswegen Kritik am Multiplayer-Modus gekriegt, weil der halt in keinster Weise originell war, sondern es halt einfach nur 0815 Multiplayer-Shooting. Da hast du halt von vorne bis hinten gemerkt, dass da halt, ja, sich keine Mühe geben wurde bei dem Spiel im Multiplayer. Siehst aber, das ist ja auch so eine Sache, ich meine, auch gerade das, und du hast natürlich grundlegend recht, dass es bestimmt auch genug Leute gibt, die den Multiplayer-Modus einfach ignorieren, und für sie macht das dann auf lange Sicht gesehen keinen Unterschied. Aber trotzdem, selbst wenn das Spiel einfach nur in der Fachpresse quasi drunter leidet, macht das ja auch einen Eindruck auf die Öffentlichkeit, so weißt du, also... Ja. Wenn ein Spiel eben wegen sowas in der Kritik steht, weil es eben so einen uninspirierten Multiplayer-Modus hat, dann ist es einfach schlicht und ergreifend Kritik, die nicht da gewesen wäre, wenn es keinen Multiplayer-Modus gehabt hätte. Und das ist halt eben so die Sache. Also man könnte plus minus null haben oder eben die Möglichkeit auf sehr negativ. So, und dann nimmt man doch am besten plus minus null, ist doch egal. Also wie gesagt, es wird sich doch nie einer beschweren, dass in einem reinen Singleplayer-Spiel kein Multiplayer-Modus ist. Ja, ist wahrscheinlich wirklich das, was du halt vorher gesagt hast. Es geht ja vielleicht auch um DLC und Map-Packs und weiter, aber ich wüsste auch nicht, warum man sich ein Map-Pack für einen Tomb Raider Multiplayer kauft. Das ist ja sowieso so eine Sache. Da ist ja auch Call of Duty berühmt-berüchtigt für, weil sie ja irgendwann mal für Modern Warfare 2 dieses Stimulus-Pack rausgegeben, das 15 Euro gekostet hat. Und das waren 4 neue Maps, davon waren 3 recycelt aus dem ersten Call of Duty Modern Warfare. Wo ja alle gesagt haben, das ist jetzt ja die größte Abzocke. Das ist ja sowieso so eine Sache. Also gerade Maps wurden früher im Normalfall einfach umsonst rausgegeben. Es sei denn, es waren wirklich sehr, sehr umfangreiche Sachen. Dass das jetzt mittlerweile wahrscheinlich Geld kostet, das ist ja sowieso eine Art DLC-Problem. Und das ist ja nicht heute Thema. Ich meine, auch der wird wahrscheinlich immer drüber reden vielleicht, aber natürlich ist das grundlegend schon so, dass ich mir das, wie gesagt, ich kann mir das auch durchaus erklären, was da jetzt so die Argumentation auf Seiten der Entwickler und ich glaube oft auch auf Seiten der Publisher ist, weil ich glaube, oft genug ist auch der Publisher derjenige, der eben nochmal ein bisschen Druck macht, dass eben Multiplayer-Modus entwickelt wird, weil er nämlich der Meinung ist, dass man damit mega viel Geld verdienen könnte. Ich kann die Argumentation durchaus verstehen, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass sie halt schlicht und ergreifend falsch liegen in der Hinsicht. Vielleicht, um jetzt, wie gesagt, vielleicht nochmal zu ein paar positiven Sachen zu kommen, die mit diesem ganzen Multiplayer-Ding zusammenhängen, und ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus da eine gewisse Relation gibt, ist eben, dass durch dieses immer mehr aufkommende Multiplayer-Modus auch in Singleplayer-Spielen vielleicht auch einfach der Koop wieder ein bisschen mehr zurückgekommen ist. Yay. Es liegt wahrscheinlich natürlich auch noch an anderen Faktoren und ich habe es vorhin schon in der Diskussion mit dir ja gesagt, irgendwie als wir davor diskutiert haben, und ich wiederhole es jetzt hier auch nochmal. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Koop jemals tot war. Es gibt ja sowas, dass zum Beispiel, einfach, es gibt ja Zyklen einfach, in denen gewisse Genres beliebter sind, in denen gewisse Spielarten beliebter sind, in denen halt eben zum Beispiel Multiplayer groß im Kommen ist und dann vielleicht auch wieder verschwindet. Das gibt es durchaus alles und das hat meistens ein bisschen auch was mit Beliebtheit zu tun. Aber ich hatte gerade jetzt in den letzten Jahren, wo es wenig Koop gab, immer das Gefühl, dass Koop nichts war, was irgendwie weg war, weil keiner Bock hat, das zu spielen, sondern alle hatten Bock, es zu spielen, aber es gab einfach keine Spiele, die es wirklich geboten haben. Da lasse ich jetzt natürlich gewisse Spiele raus, gerade die Konsole, und ich meine sowas wie Beat'em-ups oder dergleichen, das ist natürlich, wobei das natürlich in dem Sinne kein Koop ist, sondern kompetitiv, aber da gab es das immer noch mal wieder, aber jetzt im großen Stil wirkliche Koop-Spiele haben wir relativ selten gehabt. Und dann kam diese Zeit, wo es ein Borderlands zum Beispiel gibt, ein Borderlands 2, wo die Resident Evils mit ihren Splitscreens wieder wesentlich beliebter werden und dergleichen. Das ist einfach immer wieder zurückgekommen und ist natürlich auch ein Teil des Multiplayers. Und ich muss sagen, das wiederum ist etwas, was ich immer awesome finde. Also einen Koop-Modus als Multiplayer-Modus einzubauen, auch in ein Singleplayer-Spiel, finde ich immer ausgezeichnet. Bei Last of Us völlig akzeptabel die Begründung. Da haben wir auch schon mal drüber geredet und da haben wir aber auch schon beide gleich gesagt, wir waren beide eigentlich enttäuscht, dass es keinen Koop-Modus gab, obwohl wir die Begründung natürlich im Nachhinein gesagt haben, das ist eine gute Begründung, kann ich nachvollziehen und damit bin ich auch zufrieden. Trotzdem, die erste Reaktion war, oh, das wäre bestimmt awesome gewesen, im Koop zu spielen. Und ich glaube, dass es eben Koop eine Sache ist, die in fast jedem Singleplayer-Spiel immer gut funktionieren kann. Selbst wenn du jetzt keinen direkten Sidekick hast, der dich durch die ganze Story begleitet, glaube ich trotzdem, dass Koop-Missionen immer was Cooles sein können. Und dass halt dieser grundlegende kooperative Gedanke auch vielleicht relativ gut in Singleplayer passt. Also wenn man mit jemand anderem zusammen spielt, entsteht halt eine ganz andere Dynamik. Da muss es auch gar nicht wahnsinnig originell sein, glaube ich. Ich meine, letztendlich ist ja das meiste Koop ist einfach nur ein Singleplayer-Spiel mit jemand anderem zusammenspielen. Also du teilst korrekt, einfach nur die Erfahrung und hast dann dadurch noch ein bisschen Kommunikation, was du noch als Element hast. Aber letztendlich ist es ja nur das gemeinsame Genießen des gleichen Erlebnisses. Genau. Ich glaube, das Klischee vom einsamen Videospielspieler trifft einfach nicht zu, sondern jeder von uns spielt einfach viel lieber mit anderen Leuten zusammen als alleine. Und das ist nicht nur bei kompetitiven Multiplayern so, sondern halt vor allem auch bei, ist auch genauso bei Singleplayern so. Ich meine, es gibt Spiele, wenn ich sie alleine gespielt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mir nicht so viel Spaß gemacht hätten wie zu zweit, weil durch Koop kann man sehr viel oder kann ein Spiel noch sehr viel retten, sag ich mal so. Ich glaube, ich habe Resident Evil 5 noch nie alleine gespielt, aber schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal im Koop durchgespielt. Und ich meine, ja, absolut. Dafür kann das Spiel natürlich nichts, aber die Kommunikation mit jemand anderen durch das Spiel spielen, habe ich das Gefühl, da kann ich dem Spiel irgendwie mehr verzeihen, als wenn ich da allein durchgelaufen wäre, vielleicht noch eine KI gehabt hätte, die bockig gewesen wäre und so weiter. Aber ich weiß nicht, also Coop ist etwas, was das kann für mich wirklich eine Kaufentscheidung sein. Allein dadurch, dass es Coop hat, dass ich sage, ich möchte das einfach nur für einen Coop einfach mal spielen. Ja, und ich glaube, gerade Resident Evil 5 ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel auch für, weil Resident Evil 5 tatsächlich, wenn man sich die Wertung anguckt, ja noch ganz gute Wertung gekriegt hat, aber auch für mich ein Spiel gewesen ist, das ich, glaube ich, nie im Leben im Singleplayer gespielt hätte. Und das Praktische am Koop ist ja, dass du in dem Moment einen Spielspaßfaktor hast, der extern ist, den du dir selbst bestimmst, für den der Entwickler nichts tun muss, der aber fast immer funktioniert. Und das ist nämlich, dass man mit einem Freund zusammen vor einem Fernseher oder vor dem PC oder sonst wo sitzt oder vielleicht auch einfach an zwei verschiedenen Geräten und nebenher skypt oder sowas und einfach gemeinsam spielt. Und dieser Faktor eben, dass halt Resident Evil an sich irgendwie eine etwas sehr un-Resident Evil-mäßige Schießbude war völlig egal, weil wir zusammen halt bei dir einfach rumgesessen haben, gezockt haben. Es sind lustige Situationen entstanden, das ist ja auch so eine Art Situationskomik, die so bei sowas entstehen kann. Und dadurch vom Prinzip her einfach ein ganz anderes Spielerlebnis gehabt haben. Und es war halt viel unterhaltsamer und lustiger, einfach nur durch den einfachen Faktor, dass jemand anders dazugekommen ist. Und dafür muss ja vom Prinzip der Entwickler nichts tun. Dieser Spielspaßfaktor funktioniert immer zu zweit zu spielen. Natürlich abhängig von deinem Partner, aber ich meine, du wirst natürlich jemanden aussuchen, mit dem du gut spielen kannst. Und das ist an sich eine extrem schlaue Art und Weise, eigentlich das Spiel zu erweitern und auch für Spieler interessanter zu machen. Und deswegen habe ich vorhin auch ganz klipp und klar gesagt, Multiplayer brauche ich überhaupt nicht und habe da auch das auch genauso exklusiv gesagt und lasse ich jetzt auch so stehen, weil für mich Koop eben einfach ein Stück weit auch was anderes ist. Und ich glaube, das ist gerade eben das Spannende an dieser ganzen, an dem ganzen Multiplayer-Ding, dass eben gerade das Zurückkommen von Koop wiederum rettet relativ viel. Und ich bin der Meinung, dass wenn die Leute eben Ressourcen verschwenden wollen auf einen Multiplayer-Modus, dann sollen sie doch bitte in Koop-Modus stecken, weil das funktioniert fast in jedem Solo-Spiel irgendwie und macht eigentlich immer Spaß. Und wenn der dabei ist, selbst wenn er nicht ganz 100% perfekt ist oder wenn er nicht allen Leuten Spaß macht, ich glaube, darüber würde sich auch kaum jemand beschweren, dass es eben Koop-Modus gibt, weil es zumindest potenziell immer einen riesen Spaßfaktor bedeuten kann irgendwie. Ja, ich glaube, da kann ich eigentlich fast nur völlig zustimmen. Also ich meine, Merle und ich hatten es ja jetzt auch in den letzten Jahren ist vielleicht zu viel, so lange kennen wir es noch gar nicht, aber auf jeden Fall seit wir zusammen wohnen, auch schon relativ viele Koop-Spiele auch, ich glaube, immer vor der Konsole, weil... Ja, bietet sich halt an. Bietet sich halt am besten an, auf der gemeinsamen Couch und dann vom Fernseher. Und hatten da auch schon extrem viele lustige Momente, die man natürlich dann auch vielleicht auch dann besonders Erinnerung behält, geben, weil man sie zusammen mit ihm anerlebt hat. Es kann sein, irgendwie, ja, der eine failt irgendwie an einer Stelle oder man macht zusammen irgendwas sehr gut. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir Lara Croft The Guardian of Light gespielt haben und Merlin rennt einfach... in mehrere Pfeilfallen rein, ohne zu merken, dass da überall Pfeile rumfliegen und wird nicht einmal davon getroffen, bis ich sage, Merlin, was machst du da? Und dann bleibt der stehen, wird getroffen. Das war sehr fantastisch. Ja, siehst du, und ich meine, das ist auch so eine Sache, das ist jetzt wie lange her, dass wir es gespielt haben? 1,5 Jahre? Ja, länger schon. Länger schon, ja. Ne? Und guck mal, das habe ich auch so, als du angefangen hast zu reden, wusste ich sofort, von welcher Situation du redest. Ja, das sind einfach Momente, die vergisst man halt nicht in dem Sinne. Und es gibt auch Momente, wo man sagt so, ach komm, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe auch schon beim Coop teilweise mal den anderen ein bisschen nicht zusammengestaucht. Aber so, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, du sollst die rechte Seite decken und so weiter. Aber also das Spielerlebnis wird dadurch nur noch intensiver. Und ich weiß auch nicht, ich hatte noch nie das Gefühl, das war jetzt schlecht, da Coop zu machen. Also wir saßen ja auch zu dritt schon vor Secret of Mana oder stimmt. Was haben wir noch alles im Coop gespielt? Ich habe Gears of War im Coop gespielt, selbst das war im Coop ein ziemlich fantastisches Spiel. Ich finde es gut, dass jetzt mittlerweile auch immer mehr Spiele jetzt wieder einen Coop-Modus anbieten, was natürlich auch, wie soll ich sagen, die Wii U ist da vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, vielleicht spezieller Fall, also durch den Wii U Controller ist natürlich da sehr viel besser möglich, noch eine neue Art von kooperativen Spiel zu machen, wobei natürlich jetzt auch bei den Next-Gen-Konsolen es anscheinend durch auch mit dem Tablet soweit sein wird, dass es da ein ähnliches System gibt, dass man über verschiedenen Gerätschaften miteinander spielt. Aber der Trend geht auf jeden Fall schon wieder dahin, dass es auch mehr technische Möglichkeiten gibt, Coop-Spielen zu ermöglichen in verschiedenen Art und Weise. Sodass ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht weniger Coop-Spiele sehen werden. Nee, absolut nicht. Und gerade die Next Gen ist nochmal ein guter Punkt irgendwie, den man vielleicht nochmal kurz am Rande erwähnen kann, bevor wir dann irgendwie auch vielleicht weitergehen Richtung Zukunft im Multiplayer. Dass es gerade, glaube ich, da auch ganz gut erkannt wurde, was eben das ausmacht. Und das nämlich Koop ist nämlich nicht dasselbe wie Massive Multiplayer Online-Spiele oder so ein Kram. Also auch ein, natürlich ist ein MMO ein Stück weit erfüllt ungefähr dieselben Kriterien, aber ein MMO hat, glaube ich, in seinem Kern, wenn es zum Beispiel auch um Gruppenspiel geht, immer eben diesen Gruppengedanken im Vordergrund. Also, das ist irgendwie jetzt schwer irgendwie zu erklären, glaube ich. Mein Punkt ist quasi der, dass es beim MMO immer darum geht, dass du zwar schon großen Helden spielst, aber dass es dann eben zum Beispiel in Raids oder dergleichen geht, dass du immer ein Teil von einer wesentlich größeren Gruppe bist und dadurch quasi weniger individuell, sondern eher quasi deine Rolle erfüllst. Wohingegen jetzt in der Zukunft der MMOs, und ich meine, vom Prinzip her ist ja Destiny ein MMO, ist ja eigentlich auch The Division, wie man jetzt nämlich gerade genau an The Division sieht. Und eben auch an Destiny, das ist viel mehr dieses Squad-Based-Prinzip, weißt du? Und es steht viel mehr einfach wirklich das Individuum im Vordergrund, das sind einfach viel mehr kleine Gruppen. Es geht nicht um dieses große, diesen großen Raid-Gedanken, auch dieses Grinding oder dergleichen, sondern es geht um ein viel realistischeres Szenario, in dem du dir wirklich vorstellen kannst, mit einem Freund oder wenigen Freunden zusammen tatsächlich, und das ist nämlich auch, glaube ich, der Gedanke, der dahinter steht, nämlich eben nicht nur einfach diese Gruppenbildung, sondern eben tatsächlich mit Freunden zusammenzuhängen und dabei auch zu skypen zum Beispiel oder zu kommunizieren. Ich meine, auch in der Gameplay-Demo zu Destiny haben wir es gesehen, der Gameplay-Demo in Anführungsstrichen, auch in den Gameplay-Demos zu, oder beziehungsweise einfach in der Demo, die wir bislang gesehen haben von The Division, da hat man jedes Mal gesehen, dass es eben auch die Kommunikation da absolut im Vordergrund steht. Das ist ja auch das, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass es eben diese Kommunikation auch quasi das noch ausmacht. Dass man immer mehr in diese Richtung geht, dass es zwar ein MMO ist, aber dass man trotzdem sich grundlegend erstmal in kleineren, persönlicheren Squads bewegt, die einfach eine persönliche Beziehung vielleicht untereinander auch haben, indem man einfach wirklich über Voice over IP einfach wirklich chattet. Und ich glaube, das wird auch durchaus ein Teil der Spielerfahrung sein. Ich glaube, es wird wesentlich weniger der Fall sein, dass du einfach wie in einem MMO einfach da durch die Welt rennst, eine Gruppe bildest, ne, zwischen dem Party-Chat mal kurz Nettigkeiten wie Hallo und Tschüss austauschst und dann gemeinsam irgendwas erledigst, sondern es wird, glaube ich, wesentlich persönlicher auch sein und wesentlich mehr auch dieses Voice-Chat-Ding geben, dass man nicht einfach nur wild in der Gegend rumrennt und irgendwen aufnimmt für einen kurzen Moment, also wesentlich weniger dieses Zweck-WG-mäßige, sondern wirklich tatsächlich vielleicht eine direkte Verbindung der Spieler untereinander. Und eben dann im Kleinen wirklich diesen Koop-Gedanken zu haben. Also dieses kooperative Play aus 2, 3, 4 Leuten oder sowas, die eben dann eine spezifische Aufgabe bewältigen. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die definitiv in die Richtung geht. Und es ist ja auch vollkommen logisch. Wie gesagt, ich kann mir bis heute nicht erklären, warum Koop so lange tot war. Völlig unbegründet. Ich glaube, es gibt niemanden, der keinen Koop mag auf diesem Planeten. Selbst wenn man keine Freunde hat, glaube ich, findet man Koop grundlegend gut. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was ein Koop negativ sein sollte. Und das bringt uns ja vielleicht auch so ein bisschen in diesen Zukunftsgedanken, den du vorhin schon angesprochen hast. Und ich denke, da hat die Zukunft eigentlich schon angefangen und ehrlich gesagt viel schneller und überrumpelnder, als ich es mir damals mal gedacht hätte. Und vielleicht aber auch gleichzeitig viel subtiler, als man es irgendwie vermutet hätte. Also es gibt jetzt ja quasi schon den großen Umbruch. Und ich finde, der große Umbruch, der quasi stattgefunden hat, jetzt schon so ein Stück weit, ist subtil abgelaufen, war aber grundlegend und schon ziemlich radikal, würde ich fast behaupten. Diese ganze Idee, dass man Singleplayer- und Multiplayer-Modus verschmilzt und das auf so eine intuitive Art und Weise, wie es jetzt zum Beispiel ein System, und da erwähnen wir es jetzt wieder, aber ich meine, es ist nun mal das beste Beispiel dafür, in einem System wie zum Beispiel bei Dark Souls der Fall ist. Vielleicht sollen wir Demon's Souls sagen. Genau, man müsste eigentlich Demon's Souls sagen, richtig. Aber jetzt kommerziell gesehen quasi, also für eine größere Masse natürlich dann Dark Souls, was ein wesentlich größerer Erfolg war. Und dasselbe System, oder zumindest dasselbe System abgewandelt, was ja auch in Watch Dogs zum Tragen kommt, nämlich einfach die Idee, dass man Singleplayer- und Multiplayer-Modus ohne Übergang, ohne Lobby und vor allem auch ohne irgendeine Art von Gameplay-Änderung komplett in eins überfließen lässt. Wenn du eben in Dark Souls unterwegs bist und kämpfst und jemand invadet bei dir oder jemand ist im Koop dabei, dann verändert sich in der Spielerfahrung grundlegend überhaupt nichts. Es ist komplett integriert, wie diese Person in deine Welt kommt. Es gibt eine Erklärung dafür. Das ist Teil der Welt. Es ist nicht, ich habe jetzt hier mein Gameplay und das funktioniert in dieser Welt. Ich spiele ein Singleplayer-Spiel, danach gehe ich im Multiplayer-Modus und bin quasi an einer anderen Stelle mit einem anderen Charakter, der jetzt einfach nur ein generisches Gesicht für mich ist, einfach ein generischer Avatar und stürze mich dann in ein paar Multiplayer-Schlachten, die zwar im Zuge des Universums durchaus Sinn machen könnten, aber trotzdem komplett losgelöst sind von der eigentlichen Geschichte. In Dark Souls ist das Ganze komplett integriert und es ist Teil der Geschichte. Und in Watch Dogs vermutlich sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich, als dass es in Watch Dogs tatsächlich, also in Dark Souls natürlich schon Teil der Welt, aber es ist trotzdem natürlich noch ein bisschen was Artifizielles. Da rennt dann eben ein Geist rum, der hat eine bestimmte Farbe, der ist nur eine gewisse Zeit lang da, du kämpfst halt spezifisch gegen den. Es ist trotzdem noch so, dass es, sagen wir mal, ein bisschen mehr rausgenommen ist quasi aus dem eigentlichen Geschehen, wohingegen in Watch Dogs ja einfach das ein sehr logischer Teil der Spielwelt ist, dass es andere Hacker gibt, die eben versuchen, auch dich zu hacken. Das könnte ja teilweise auch einfach nur eine geskriptete Sequenz sein, die mit KI funktioniert. Und das ist ja eben das Geniale, dass du eben nicht die Immersion brichst und nicht dieses Spiel brichst. Und das ist ja auch das, was mich an Dark Souls so begeistert und was mich garantiert auch an Watch Dogs begeistern wird, dass eben dieses, dass es eben keine reinen Multiplayer- oder Singleplayer-Spiele mehr gibt in Zukunft, hoffentlich einfach vielleicht, zumindest soweit es natürlich möglich ist, sondern einfach die Möglichkeit, dass man dadurch, dass wir eh immer alle online sind, durchgehend die Möglichkeit hat, einfach Multiplayer zu haben im Singleplayer-Bereich. Und der Multiplayer ist nichts anderes als eine sinnvolle und anspruchsvolle Erweiterung zum Singleplayer-Leben. Und ich glaube, es funktioniert auch in allen, fast in allen Genres, die ich mir gerade so vorstellen kann, solange du natürlich einen Singleplayer-Modus hast. Selbst wenn ich mir sowas angucke wie meiste Strategiespiele, könnte schon sein, du hast halt eine StarCraft-Mission und dann gibt's eben Einflussmöglichkeiten von deinen Freunden zum Beispiel auf, sagen wir mal, auf dein Spiel, was jetzt eben der kooperative Gedanke wäre. Einfach erklärt, damit es halt noch andere Commander gibt, die irgendwie gerade andere Sachen machen. Zum Beispiel, zwei Leute spielen gleichzeitig eine Partie StarCraft, der eine spielt irgendwie Protoss oder beziehungsweise zu mir spielen beide gerade die Magic-Kampagne und dann ist es einfach so, dass du quasi, die Map halt hört natürlich irgendwo auf, aber die Welt darum herum existiert ja trotzdem. Und dann sagst du zum Beispiel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bei mir wird gerade ein Außenpost angegriffen und dann kannst du zum Beispiel, wenn ein anderer Freund online ist, das ist natürlich alles völlig spekulativ, keine Ahnung, ob das wirklich jemals umgesetzt wird, aber dann kannst du zum Beispiel Hilfe anfordern von deinem Kumpel und der kann dir Einheiten, die er gerade in seinem Spiel nicht braucht, rüber schicken oder so ein Kram. Diese ganzen Ansätze dafür haben wir ja so ein Stück weit schon gesehen, dass wir eben bei Sony mit der PlayStation 4 diese Möglichkeit haben, dass eben, ne, zum Beispiel, wie sie damals als Beispiel genannt haben, in einer kritischen Situation kann dir ein Kumpel, der dir gerade beim Spielen zu gucken, Heiltrank geben oder dergleichen. Dass eben solche Mechanismen enorm motivierend sein können, glaube ich, auch und auch wieder diesen Koop-Gedanken herausbringen, aber eben gleichzeitig auch diesen kooperativen Gedanken, dass eben andere Leute dir vielleicht auch in dein Spiel reinfuschen können. Und natürlich nicht auf eine unfaire Art und Weise, aber einfach nur, um es dir ein bisschen schwerer zu machen oder einfach das Ganze ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Also mir fällt jetzt gerade zumindest spontan kein Genre ein, bei dem das nicht durchaus funktionieren könnte. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich da auch total, aber selbst in dem, was wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben, selbst in dem, sagen wir, Multiplayer-fremden JRPG-Genre, könnte ich mir vorstellen, dass sowas durchaus funktionieren könnte. Ja, ich überlege gerade, da müsste man jetzt natürlich ein bisschen Zeit haben, um kreativ zu überlegen, weil ich glaube, das ist natürlich das Problem, in Anführungszeichen, ist halt, damit ein Verschmilzen von Singleplayer und Multiplayer funktioniert, brauchst du auch ein Gesamtkonzept, was nicht die Immersion bricht in dem Sinne. Also du musst, also das, da gehört da schon sehr viel mehr dazu, als sich einfach hinzusetzen, Multiplayer zu bauen, Lobbys brauchen wir hier, wir brauchen den Netcode, wir brauchen die und die Spielmodi, Team Death, Match Capture the Flag und so weiter. So, man muss es halt sich viel mehr Gedanken darum machen, wie man das jetzt genau aufbaut, sodass es ungefähr Sinn macht. Dementsprechend kann ich jetzt spontan jetzt... Naja, weiß ich gar nicht so genau. Also ich meine, aber denk doch mal drüber nach. Selbst wenn du es nur so machst, dass du quasi den Multiplayer-Modus so einbaust, wie es jetzt in Watch Dogs natürlich schon ganz gut integriert mit diesem... Jetzt fällt mir zum Beispiel schon was ein. Also ich meine, klar, ein JRPG hat halt meistens das Problem, dass alle deine Charaktere, du hast ja eine bestimmte Party, also... Meistens zumindest. Da wird es halt ein bisschen schwierig, aber was ich mir zum Beispiel vorgestellt habe, Final Fantasy X Story, es gibt viele Summoner, die halt die Sin besiegen wollen und du begegnest halt vielleicht in der Welt teilweise wirklich anderen Summonern mit anderen Partymitgliedern, die Summoner beschützen und so weiter. Klappt natürlich jetzt im Falle von Final Fantasy X zum Beispiel, würde natürlich schlecht funktionieren, weil du natürlich schon fest bestimmte Charaktere hast. Es könnte natürlich funktionieren, wenn du einfach sagst, du hast nur namenlose Charaktere oder beziehungsweise ein Pool aus Charakteren und du baust dir alle Charaktere selbst oder so, dann können wir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber das JRPG-Genre ist ja an sich schon immer meistens so, dass du fest bestimmte Charaktere hast und dann wird es natürlich schwierig, andere Spieler irgendwie in dem Sinne mitten in die Welt reinzuziehen. Es sei denn halt durch, keine Ahnung, sowas wie über Magie Einfluss auf die Welt nehmen oder so, sowas kann ich mir schon eher vorstellen. Aber dann muss man wieder gucken, dass es irgendwie so reinpasst. Also klar, das Sony-Beispiel war jetzt nur einfach so ein Basic-Beispiel, aber ich fände es schon komisch, wenn ich irgendwie gerade in dem Bosskampf im Dark Souls bin und plötzlich schmeißt mein Freund sozusagen von oben einen Potion darunter. Das ist dann irgendwie wieder zu Immersion-brechen. Ja gut, ich meine, gut, in dem Fall war es, glaube ich, eher so gemeint, dass der quasi auch Einfluss auf deine Spielmechanik hat, im Sinne von, dass er für dich einen Knopf drücken kann, den du auch drücken könntest quasi und dir einem aushilft. Und das ist quasi das der Koop. Also, ja, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ja, nee, ich hab's verstanden, zum Beispiel so ein Motto, einer wirft einfach eine Potion ins Spiel rein für dich, so, hey, fang. Ach so, ja gut, ich meine, das könnte natürlich auch sein, ich meine, das wäre natürlich eine etwas unkreativere und etwas ungeschicktere Lösung, sag ich mal, oder vielleicht eher unelegantere Lösung. Aber ich glaube, das war auch einfach nur ein Beispiel, also ich glaube, das sollte gar nicht... Das war nichts Konkretes, ja. Das war nicht festgemacht an einem Spiel oder so, nee, absolut, das war einfach nur so ein Beispiel. Man hat's ja irgendwie jetzt eher in anderen Sachen gesehen, dass sie eben, wie gesagt, ich glaube, da war es einfach so, dass du zum Beispiel im Bosskampf kurz einen Tipp geben kannst oder kurz helfen kannst oder... Irgendein Speedboost oder so ein Kram, sowas in die Richtung. Aber vor allem meine ich jetzt auch, du hast natürlich grundlegend recht, dass man da ein bisschen kreativer sein muss. Ich habe das Gefühl, dass es aber trotzdem gar nicht so wahnsinnig viel Kreativität benötigt. Ich meine, auch in Dark Souls, es ist gängig erklärt und schön erklärt und passt natürlich auch gut in die Welt. Man hätte es aber auch einfacher machen können, um den gleichen Effekt zu erzielen. Dark Souls ist ja sowieso so ein Spiel, das sich mit seiner Hintergrundgeschichte ziemlich bedeckt hält und sie dir erst eigentlich mitteilt, wenn du aktiv nach ihr suchst. Und trotzdem, finde ich, bricht es nicht besonders mit der Welt, wenn eben einfach Phantome in deiner Welt auftauchen können, weil das ganze Thema eben so ist. Hab aber jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die kreativste aller Lösungen ist. Es ist, glaube ich, einfach eine naheliegende Lösung. Und ich glaube, das kannst du wirklich für die meisten Universen eigentlich finden. Ja, es kommt mal drauf an. Ich glaube, es gibt Spiele, da ist es einfacher und es gibt Spiele, da ist es mit Sicherheit schwerer, das reinzubauen. Nee, da hast du natürlich absolut recht. Es gibt natürlich auch bestimmt schwere Sachen, aber ich glaube, in jedem Universum gibt es zumindest eine halbwegs funktionierende Möglichkeit. Also bei den meisten Universen, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir schon Möglichkeiten ein. Und falls es das nicht gibt, dann ist eben dieser umgedrehte, kompetitive oder vielleicht auch einfach nur ein leicht schadenfreudige Gedanke auf Seiten des Eindringenden und der eben Anspruch, also der Gedanke des Anspruchs und des Messens quasi auf der Seite desjenigen, der eben invaded wird, ist eben aber die Sache, dass derjenige quasi, der deine Spielwelt invadet, einfach einen Gegner übernimmt oder dergleichen. Also weißt du, das ist, glaube ich, so eine Sache, die... Ja, das sowas habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht bedacht, weil ich mir das Gefühl habe, ja, keine Ahnung, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen zu platt. Ja, natürlich wäre es vielleicht schon, aber es wäre ja trotzdem eine Verschmelzung von Multiplayer. Ja, das wäre schon, aber das wäre, glaube ich, nicht eine Verschmelzung, die ich so cool finde. Also nach Motto, ich spiele gerade Bayonetta und plötzlich ist halt der Boss ein Mensch, ganz plötzlich. Nö, aber ich meine, das könnte man ja auch wieder speziell quasi machen, einfach so, weißt du, so dass zum Beispiel ein einzelnes Monster, dass das zum Beispiel signalisiert wird in der Welt, dass der halt, das ist ja immer noch ein normales Monster, wenn ich mir Devil May Cry vorstelle, klar, wenn ein Mensch den spielt, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, den Typen vielleicht auch zu erwischen und dergleichen, trotzdem ist das Monster wahrscheinlich, zum Beispiel jetzt im Beispiel von Devil May Cry, das Monster ist zum Beispiel einfach langsamer als der Spieler, der Spieler hat natürlich wesentlich mehr Arsenal, hält wesentlich mehr aus, das Monster hält nur 2-3 Treffer aus oder dergleichen, weißt du, so, und dass man es dann einfach zum Beispiel darstellt, dass du sagst, okay, du wirst invaded, dann passiert es in dem Sinne einfach, dass du am Ende oder du siehst in der Entfernung ein Monster und das kriegt zum Beispiel eine Art Buff, weißt du? Das kriegt dann so eine Aura um sich herum, wächst gleich und du weißt, okay, da ist jetzt gerade ein Mitspieler reingesprungen, der spielt jetzt dieses Monster und wird vielleicht danach auch nochmal irgendwie ein anderes Monster überspringen, wenn ich das besiegt habe und dergleichen. Weißt du, aber nur einen kurzen Moment, wo du ein bisschen mehr Herausforderungen quasi hast. Also ich meine, klar, es ist relativ... Ja, aber die Frage ist dann, macht das Spiel vom Spieldesign Sinn, das jetzt zum Beispiel in Devil May Cry zu machen? Also ich, vor allem, wie willst du das denn erklären, dass da einer rüberkommt und warum sollte der das tun und verstehst du? Weil zum Beispiel bei Dark Souls und bei Watch Dogs ist ja anscheinend wirklich, also bei Watch Dogs weiß nicht, aber bei Dark Souls ist es wirklich so, du gehst ja als wirklich als der Charakter, den du wirklich gerade die ganze Zeit im Singleplayer spielst, rüber. Ist ja nicht so, dass du irgendwie dich in ein anderes Wesen sozusagen hineinversetzt. Also ich hätte zum Beispiel keine Lust, während eines Devil May Cry Spiels irgendwie zu sagen, okay, ich hab's einfach Bock, plötzlich mal ein paar Minuten Monster zu kontrollieren. Nee, natürlich nicht. Nicht während des Spiels. Also das wäre eine andere Art von Integration. Ja, das wäre okay. Quasi, dann wäre es quasi wieder für eine Lobby. Für denjenigen, der invaded, wäre es natürlich wieder immersionmäßig nicht so. Für den wäre es, wie gesagt, einfach nur ein Spaß für zwischendurch. Ich meine jetzt auch einfach nur, dass es halt ein Ansatz wäre. Den könnte man natürlich auch noch ausbauen, aber selbst das wäre ja schon ein Weg in diese Richtung. Ja, ist ja schon ein Weg in die Richtung, dann, aber ja, ich wollte damit nur sagen, ich glaube, ich stelle mir schon wirklich so dieses wirklich sehr, wie soll ich sagen? Ist ja klar, du stellst dir das quasi einfach ein bisschen ausgearbeiteter und komplexer vor, das ganze System, und nicht einfach nur, ich spring rein und spiele halt meinen Gegner. Ich bin hauptsächlich einfach auf die Idee gekommen, weil ich eben ursprünglich, also weil ich nämlich eben vorhin, das habe ich auch schon mal erwähnt, an das Spiel gedacht habe, von dem ich das Gefühl habe, wovon viele Spiele heutzutage inspiriert sind, zumindest irgendwie indirekt, auch wenn die meisten Spiele es wahrscheinlich nicht kennen werden, und das ist ein Spiel, das nennt sich The Crossing. Das ist nie fertiggestellt worden, es gab auch nie irgendwie wirklich viele darüber zu sehen. Im Nachhinein erst wurden da einige Sachen zu veröffentlicht, sodass glaube ich, auch während der Entwicklungsphase die meisten Leute nicht mitgekriegt haben. Und das stammt von dem französischen Studio Arkane. Arkane Studios werden die meisten Leute, denke ich, kennen. Die haben eine Zeit lang so hauptsächlich First-Person-Rollenspiele und Actionspiele gemacht. Sowas wie zum Beispiel Dark Messiah of Might and Magic, was, glaube ich, so der erste größere Erfolg war. Sie haben davor das ganz fantastische Arx Fatalis gemacht. Bis heute eins meiner Lieblingsrollenspiele. Ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und sind dann, glaube ich, aber jetzt hauptsächlich wirklich richtig bekannt geworden durch Dishonored, das sie gemacht haben. Ich denke, das war jetzt ja der größte Erfolg definitiv des Studios und definitiv eins der bekannteren Spiele der letzten Jahre. Und sie haben aber davor, bevor sie eben, ich glaube sogar an Dark Messiah of Might and Magic gearbeitet haben, haben sie an einem Spiel gearbeitet, das nannte sich eben The Crossing. Und das war eben ein First-Person-Shooter vom Prinzip her. Und die Grundidee des Spiels war aber eben von Anfang an diese Fusion zwischen Singleplayer und Multiplayer. Das wurde, glaube ich, 2009 ungefähr eingestellt, das ganze Projekt. Und es war aber schon von Anfang an der Kern des Spiels so geplant, dass du eben zwei Fraktionen hast, die gegeneinander kämpfen. Das sind einmal die Templer. Vom Prinzip her ist es, ich glaube, es ist auch vielleicht danach so ein bisschen Inspiration für Assassin's Creed gewesen. Es ist einmal die Templer und auf der anderen Seite war, glaube ich, irgendwie so ein Government Agency oder so ein Kram. Und es war eben auch mit Nahkampf und Melee und so dergleichen. Ja, und war einfach quasi ein normales Singleplayer-Spiel, in dem du einfach einen Shooter gespielt hast und da rumgesprungen bist. Da konnte es aber nämlich jederzeit so sein, dass eben ein Agent der anderen Gruppierung quasi in dein Spiel eindringt, auftaucht und du gegen den kämpfen musst. So ähnlich wie es quasi in Dark Souls auch ist. Da war es aber nicht so, dass derjenige dann quasi ein Singleplayer-Spiel gemacht hat und gesagt hat, ich invade jetzt einfach. Also es war nicht ganz übergangslos, wie es bei Dark Souls war, sondern derjenige ist wirklich quasi in die Lobby gegangen und gesagt, so, ich gehe jetzt los und spiele einfach einen gegnerischen Spieler und springe dann wahrscheinlich auch von Spielwelt zu Spielwelt und mache einfach Duelle quasi. Das Prinzip war aber genau dasselbe, dass du eben diese Verschmilzung hast aus Singleplayer und Multiplayer. Und das ist ja vom Prinzip her das, was letztendlich viele Spiele heutzutage genauso machen und was auch Dark Souls so quasi so übernommen hat. Deswegen bin ich auf diese Gegneridee gekommen, weißt du? Ich meine, bei Devil May Cry müssen wir es wahrscheinlich war mein Beispiel ein bisschen schlecht, dass es einfach ein normaler Gegner ist. Vielleicht wirklich eher so eine Art Invade mit einem speziellen dafür existierenden Charakter oder dergleichen, so eine Art Duell quasi. Und für Leute, die das stört, und ich glaube, da gibt es ja auch genug Leute, bei denen das so ist, für Leute, die das stört, ist es, glaube ich, auch einfach kein Problem, das dann abzuschalten. Ich meine, du kannst ja auch in Dark Souls quasi das Ganze verhindern. Zum einen, wenn du nicht menschlich bist oder indem du einfach im Offline-Modus spielst. Das geht ja durchaus. Ich glaube, das wird es auch in Zukunft geben. Aber allein schon nur die Idee, dass du eben halt diese Möglichkeit hast, dass du durch so eine Welt läufst und plötzlich eben, ne, invadet jemand deine Welt und dann gibt es eine gewisse Herausforderung. Das kann durchaus nervig sein, aber kann trotzdem, ist auch ein Teil der Motivation. Das Problem, was ich halt habe, ist, glaube ich, dass das meiste, was bisher so in diesem Konzept so entspringt, ist halt immer dieses Invaden. Und ich glaube halt, dass genau da bin ich halt der Meinung, das funktioniert halt nicht in jedem Genre. Da müsste man sich halt überlegen, wie man das anders einbaut in bestimmten Genres. Also Invaden als Dings funktioniert, glaube ich, nicht immer. Deswegen habe ich gesagt, muss man sich teilweise vielleicht wirklich Gedanken machen, wie man das da am besten macht. Zum Beispiel bei Devil May Cry, weil ich finde es wieder mit Invaden wieder so, ja, weiß auch nicht, oder guter Ja, also, ja, mag auch sein, ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch alles nur schnell überlegt, aber ich meine, allein schon, dass wir uns hier hinsetzen gerade, und das ist alles Sachen, die ich mir vorher nicht überlegt habe. Also, das war nichts, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, das ist mir jetzt einfach so spontan eingefallen und bei dir ja genauso. Das zeigt ja schon, dass es durchaus Potenzial gibt. So, und das ist nicht so wahnsinnig schwierig, ist eigentlich das umzusetzen. Und wenn man sich hinsetzt und sagt, wir möchten einen halbwegs kreativen Multiplayer-Modus machen, der sich ganz gut in die Spielwelt integrieren lässt, dann kann man es auch auf die Art und Weise machen, wesentlich geschickter, wie ich finde, anstatt einfach sowas wie bei Uncharted 2 zum Beispiel auch, der von mir aus sehr gut war, der Multiplayer-Modus, aber weißt du, dass man einfach dann nur so eine Art Deathmatch oder eben spezifisches Deathmatch oder eine Abwandlung in der Spielwelt angesiedelt fürs Deathmatch oder Team Deathmatch macht oder Capture the Flag oder dergleichen, dann kann man sich quasi auch die Mühe geben und einfach versuchen, natürlich wesentlich mehr Arbeit, aber trotzdem sich die Mühe geben und versuchen, das Ganze eben auch nicht nur in die Spielwelt zu integrieren, sondern tatsächlich auch in den Singleplayer-Modus. Und ich glaube, das ist echt einfach ein enorm großes Potenzial für Multiplayer-Modus in der Zukunft. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Dark Souls war unter anderem auch deswegen so ein fantastisches Spiel, weil es eben diese Mechanik hatte. Und ich glaube, auch Watch Dogs wird seine Faszination unter anderem auch dadurch gewinnen, dass diese Welt eben sehr, sehr lebendig wirkt, weil es eben auch wirklich andere menschliche Mitspieler gibt, die quasi dieselben Ziele verfolgen wie du, beziehungsweise denselben Job haben, eben Hacker sind und in deine Spielwelt eingreifen können. Und das finde ich extrem spannend, muss ich einfach sagen. Also die ganze Idee dahinter finde ich extrem spannend und ich bin irgendwie der Meinung, dass das, wenn die mögliche und wahrscheinliche und auch für mich, finde ich, interessanteste Zukunftsversion quasi für Multiplayer-Titel wäre. Ja. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, hättest du sonst irgendwie, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob es vielleicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe. Ich meine, man könnte natürlich auch einfach wirklich noch mehr in Richtung reines Multiplayer-Spiel gehen. Kann auch sein, dass es alles irgendwann so einen MMO-Charakter erhält. Das habe ich auch schon überlegt. Also bist du so Destiny-mäßig. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen so, ja, wie macht man das da am besten? Aber ich meine, Destiny, ich habe Destiny immer von Anfang an so gesehen wie ein etwas ernster gemeinteres Borderlands. Ja, genau. Ich habe mir nicht gerade vorgestellt, wie zum Beispiel wie Borderlands halt. Stell dir vor, du spielst halt Borderlands, aber gleichzeitig laufen halt noch andere Menschen mit awesome Waffen um die in der Gegend rum. Ja, genau, also so stelle ich mir quasi Destiny vor. Deswegen bin ich auch so begeistert davon. Ehrlich gesagt, Borderlands gefällt mir vom Stil her ganz ausgezeichnet. Ich mag den Humor, ich mag alles da dran, aber natürlich hat eine Ernsthaftigkeit auch wieder das Potenzial zu ein bisschen mehr heroischer Epicness quasi. Zumindest auf eine nicht ganz überzeichnende Comic-Art und Weise, wie es zum Beispiel in Borderlands der Fall ist. Und das ist halt eine Sache natürlich, also ich spiele gerne Helden. Ich meine, jeder von uns, glaube ich, spielt gerne Helden oder Heldinnen natürlich. Ich glaube, es ist eine Sache, also einfach ich spiele die... gerne Loser, nee. Ja, ich spiele auch gerne die absoluten Versager. Nee, aber weißt du, also diese ganze Idee dahinter, dass man eben auch gerne Videospiele spielt, weil es eben diese Heldenrolle auch gibt irgendwie, die funktioniert, glaube ich, bei Destiny ganz gut. Deswegen auch eine Sache, die mich durchaus interessiert auf jeden Fall. Es sieht, wie gesagt, einfach aus wie Borderlands 2, bloß in einem etwas ernster gemeinteren Fantasy-Universum. Und das ist für mich einfach jetzt schon extrem spannend. Aber das ist ja vom Prinzip genau das Gleiche. Borderlands, das eben halt ein reines Koop-Spiel ist, einfach nur erweitert um eine Multiplayer-Variante. Kann natürlich auch sein, dass es alles eher in die Richtung geht. Ich meine, es schließt sich ja nicht gegenseitig aus, aber dass man quasi einfach anstatt einem reinen Singleplayer-Spiel einfach eben diesen MMO-Gedanken hat, dass einfach nicht nur quasi auf eine speziell integrierte Art und Weise das Ganze funktioniert, wie zum Beispiel jetzt in Watch Dogs, wo es eben diese Möglichkeit reinzuspringen oder so ein Kram, sondern dass einfach es einfach keinen Singleplayer mehr in dem Sinne gibt, als dass du immer durch eine persistente Welt läufst, in der auch andere Leute sich bewegen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch viel in die Richtung geht. Ich meine, Sandbox wird immer größer und MMOs gibt es wie Sand am Meer. Die funktionieren leider gegen World of Warcraft alle nicht. Von daher muss man sich da eine neue Möglichkeit überlegen. Und ich glaube, die Richtung, in die es jetzt gerade geht, mit zum Beispiel The Division und Destiny, ist ja eben so eine Richtung, wie ich es jetzt gerade schon beschrieben habe. Kann auch sein, dass es in die Richtung gehen könnte. Kann ich mir vorstellen zumindest. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass mir die erste Variante besser gefällt. Ja, also ich bin auch eher der Meinung, dass die Erstvariante, also diese persistenten Welten, glaube ich, eher in meinen, ja, wie soll ich sagen, Spieleportfolio passen, weil ich zum Beispiel auch noch nie wirklich, ja, Reiz vielleicht ist vielleicht falsche Wort, aber also MMOs waren irgendwie noch nie so meins. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich immer das Gefühl hatte, will ich das jetzt probieren oder nicht, und mich dann immer dagegen entschieden habe. Es könnte mir vielleicht schon Spaß machen, aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr Spaß daran, viele einzelne Spiele zu spielen, als sehr lange an einem Spiel, weil man muss schon zugeben, wenn man erstmal in einem MMO drin ist, dann bleibt man da meistens auch ein bisschen länger. Deswegen bin ich da auch eher der Meinung, mir wird's viel mehr Spaß machen, wenn einfach sehr viel öfter gute Multiplayer-Ideen oder kreative Multiplayer-Ideen eben in den Singleplayer integriert sind, weil ich ja vor allem auch Singleplayer bin, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, ein Multiplayer-Element drin zu haben, wenn ich das Gefühl habe, es passt zum Spiel, es bricht die Immersion nicht und es ist gut und es passt gut in dieses Spiel rein. Von daher kann ich eigentlich nur darauf hoffen, dass jetzt solche Beispiele wie Dark Souls und Watch Dogs dafür sorgen, dass eben Entwickler sich auch in der Richtung eben mehr Gedanken machen. Ja, absolut. Ja, und ich denke, damit wären wir dann auch durch für heute. Mit unserem Hauptteil, definitiv. Haben wir auch wieder uns sehr lange mit auseinandergesetzt. Von daher, denke ich, war das eine sehr zufriedenstellende Diskussion, hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, wie immer gilt, meldet euch bei uns, sagt uns eure Meinung zu der ganzen Sache. Was genießt ihr an Multiplayer? Seid ihr auch jemand oder Leute, die sagen, nee, ich möchte schon dieses reine kompetitive Multiplayer bitte so behalten, wie es ist, und spiele gerne Battlefield 3 und möchte dann meine Solo-Spiele so genießen, ohne dergleichen. Vielleicht seid ihr aber auch wie ihr und sagt, nee, die Verschmelzung von Singleplayer und Multiplayer ist schon das, was ich mir vorstelle. Alle Meinungen auf jeden Fall sind herzlich willkommen und wir freuen uns darüber, auch allgemein, was ihr zu der ganzen Diskussion an sich sagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties, die natürlich auch diese Woche wieder anstehen und die auch sehr, sehr awesome sind diese Woche, das weiß ich jetzt schon. Ich kenne die Tasties ja schon und bin sehr zufrieden mit ihnen. Und ich würde sagen, du kannst ja einfach mal anfangen. Ich habe als Tasty mal wieder ein Handheld-Spiel, das ich gestern erst durchgespielt habe, und ich bin da zugegebenermaßen ein bisschen late to the party, aber besser spät als nie. Und zwar handelt es sich dabei um The World Ends With You für den Nintendo DS. Ist ein JRPG von Square Enix und spielt im modernen Japan, und zwar genauer gesagt in Tokio in Shibuya. Manche von euch werden vielleicht Shibuya kennen, das ist dieses sehr hippe, bekannte Viertel mit dieser riesigen Kreuzung, die man eigentlich immer sieht, wenn man irgendeine Dokumentation zu Japan oder speziell Tokio sieht. Und so einer der großen Zentren für die japanische Jugendkultur ist. Und das Spiel spielt, wie gesagt, komplett in Shibuya. Die Hauptfigur ist Neku, der ein Einzelgänger ist, der am liebsten nichts mit der Welt zu tun haben möchte oder mit dem Rest der Welt zu tun haben möchte, aber eines Tages in ein Spiel gezwungen wird, in dem er bestimmte Wesen, die Neus genannt werden, bekämpfen muss. Und das macht er in einer sehr kreativen Art und Weise. Also das ganze Spiel ist gameplay-technisch, nutzt die fast alle Fähigkeiten des Nintendo DS aus und ist, glaube ich, einer der wenigen Third-Party-Spiele, die das wirklich tun. Also sowohl den Klappmechanismus als auch das Mikrofon, als auch den Touchscreen richtig zu nutzen. Und zwar ist es so, dass man zusammen mit einem Partner kämpft und die Kämpfe laufen parallel sowohl auf dem oberen Bildschirm und auf dem unteren Bildschirm ab. Und während man auf dem unteren Bildschirm komplett nur mit dem Touchpen und dem Touchpad kämpft, also zum einen bewegt man damit Neku unten, man durch verschiedene Manöver mit den Touchpads, mit dem Touchpen kann man bestimmte Fähigkeiten auslösen. Diese Fähigkeiten, die muss man ausrüsten, und zwar in Form von Pins, also Buttons zum Beispiel. Man kann bis zu 6 Buttons ausrüsten, und jeder von diesen Buttons hat andere Fähigkeiten, beziehungsweise wird anders ausgelöst. Dann gibt's welche, da muss man einfach nur über den Gegner streichen. Manchmal muss man Kreise drehen. Es gibt super viele verschiedene Sachen, die man da machen kann und machen muss. Und gleichzeitig aber oben kämpft oben der Partner gegen die gleichen Gegner, aber da es kein Touchscreen ist, komplett mit den Tasten. Also man muss dann entweder, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, die Pfeiltasten oder die Aktionstasten benutzen und muss dann gleichzeitig simultan hin und her kämpfen. Am Anfang ist das unmöglich chaotisch und man blickt überhaupt nicht durch, was man machen muss, und man ist völlig überfordert damit, unten gleichzeitig auszuweichen, anders irgendwas zu machen, oben gleichzeitig Sachen zu drücken. Aber irgendwann geht es ganz gut von der Hand und macht super viel Laune. Und, das ganze Spiel ist einfach vom Art-Design her und vom Stil her für jeden, der sich vor allem für Japan interessiert, natürlich super passt gemacht. Man kann sich, die Ausrüstungsgegenstände sind halt alles, vor allem Mode-Klamotten oder Mode oder modische Klamotten. Also es gibt super viele Brands oder Marken, und je nachdem, welchem Block von Shibuya man sich bewegt, sind andere Marken gerade in oder out. Und je nachdem, welche Marke man gerade anhat, beziehungsweise von welcher Marke die Pins sind oder die Buttons sind, die man selbst hat, werden die halt auch stärker oder schwächer. Und auch die Musik, also der Soundtrack passt super dazu. Das ist ein Mix aus ein bisschen Techno, ein bisschen J-Pop, ein bisschen J-Rock. Super passend zu der ganzen Atmosphäre. Und sie haben es wirklich geschafft, Shibuya sehr schön in dieses Spiel einzufangen, und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr frischer Ansatz im JRPG-Genre. Und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich das jetzt gespielt habe, ich kam vorher nicht dazu. Aber ist wirklich einer der kreativsten und besten JRPGs, die ich in den letzten Jahren so gespielt habe, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, klingt extrem awesome. Vor allem, weil du jetzt, als du das Gameplay beschrieben hast, habe ich auch gedacht, das klingt extrem kreativ. Super spannende Sache an sich. Also ich bin ja nicht so ein riesen JRPG-Fan und ich spiele sowieso nicht auf Handhelds, aber gerade für sowas muss man irgendwie JRPGs doch manchmal echt sehr schätzen. Auch wie gesagt, wenn ich sie wahrscheinlich selbst nicht spiele, aber ich finde es einfach cool, dass da doch noch ein bisschen mehr, also gleichzeitig hast du natürlich irgendwie fast die größte Stagnation in allen Genres überhaupt. Ja. Aber gleichzeitig gibt es auch immer mal wieder Projekte, wo man eben merkt, dass da so viel Kreativität drin steckt. Auch zum Beispiel das, was du letztes Mal als Tasty hattest, ich habe es schon wieder vergessen, wo du in der Erinnerung von Chopin bist. Ah, Eternal Sonata. Ganz richtig. Genau, Eternal Sonata. Das fand ich auch eine extrem coole Idee. Und das klingt auch wieder so. Definitiv, glaube ich, für jeden Fan oder vielleicht auch jemanden, der einfach nur ein 3DS hat und nicht weiß, was er spielen soll, definitiv DS, mal ein Ausprobieren wert. DS, genau. Ja. Aber wenn du 3DS hast, kannst du ja trotzdem auch richtig spielen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu meinem Tasty. Und das ist nach einigen Wochen dann doch auch endlich mal wieder ein Spiel. Da freue ich mich auch besonders drauf. Beziehungsweise, es ist eigentlich ein Mod, aber jetzt auch ein Spiel. Lasst mich erklären. Also, es handelt sich dabei um ein Projekt, das nennt sich The Dark Mod. Und wie der Name schon sagt und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, ist es ursprünglich eigentlich eine Mod gewesen. Warum ich es jetzt als Spiel erwähne, ist, dass es diese Mod jetzt ab Oktober 2013 komplett frei, also komplett umsonst, als Standalone im Internet zum Runterladen gibt. Bislang war es eine Doom 3 Mod, das heißt, man braucht immer mindestens Doom 3, um die spielen zu können. Jetzt ist mittlerweile eine Standalone-Version, das heißt also, jetzt kann man sich einfach das Spiel runterladen und Standalone spielen. Und spätestens jetzt sollte sich jeder, der jemals in irgendeiner Form begeistert vom Stealth-Genre oder spezifisch von Thief war, das Ding runterladen und spielen. Es ist nämlich, und ich glaube, der Name hat es ja schon so ein bisschen verraten, eine Modifikation, die ursprünglich Doom 3 umgewandelt hat, also es war eine Total Conversion von Doom 3, in ein Stealth-Spiel. Jetzt als Standalone ist es noch immer genauso erhalten und ist noch um einiges besser geworden. Es ist ursprünglich inspiriert gewesen von Thief und ich meine, das merkt man dem ganzen Spiel auch vorne und hinten an. Natürlich aufgrund von Copyright-Gründen durften sie natürlich nichts dergleichen irgendwie, was jetzt irgendwie Copyright geschützt war, aus dem Thief-Universum verwenden, aber man merkt ganz klar, dass eben die Atmosphäre und auch die Welt definitiv inspiriert war und vor allem auch das Gameplay. Und das Gameplay hat sich über die Jahre hinweg, also ich glaube seit 2009 gibt es das Ganze, Über den Jahren weg hat sich das enorm verbessert. War von Anfang an schon extrem cool und es ist vom Prinzip her wirklich einfach wie die ersten beiden Thief-Teile. Vielleicht auch noch so ein bisschen wie der dritte vom Gameplay her. Also ein reines Stealth-Spiel, super schwerer Melee-Combat, sehr, sehr auf Schleichen ausgelegt. Einfach nur eine modernere Grafik-Engine quasi mit den ersten beiden Thief-Teilen. Was daran aber besonders spektakulär noch ist, und das finde ich extrem cool, ist, dass da gleichzeitig auch noch von denen ein Map-Building-Tool entwickelt wurde, das auch gleichzeitig umsonst zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass es für dieses Spiel, das jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es umfasst, es sind auf jeden Fall einige, das umfasst jetzt schon in der ganz normalen Download-Version einige Missionen, die man eben spielen kann, die auch schon sehr, sehr geil dieses Feeling einfangen. Aber vor allem gibt es super viele User-Generated Maps, also ne, von den Usern kreierte Missionen und Maps, die man sich auf der Seite auch runterladen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es ist auf jeden Fall ein Haufen, die zum Teil auch extrem hochwertig das Spielprinzip nutzen, eben kleine Geschichten erzählen und dergleichen, sodass es da einfach einen riesigen Batzen an Content gibt, den man komplett umsonst und ohne irgendwas zu brauchen aus dem Internet laden kann. Allein schon deswegen, glaube ich, empfehlenswert, aber einfach auch nur, weil es qualitativ wirklich mit dem einen oder anderen und vielleicht sogar mit einem Thief mithalten kann, was eben das Gameplay angeht. Ich verfolge das schon eine ganze Weile, hatte das damals mal gespielt, ich glaube so 2010 oder sowas. Hab's jetzt mittlerweile eben, weil es gerade wieder in den News war, weil es jetzt nämlich wieder komplett als Standalone funktioniert, gerade wieder entdeckt und muss sagen, es ist wirklich fantastisch. Jedem Stealth-Fan nur ans Herz zu legen, man kann eh nichts falsch machen, das ist komplett umsonst. Die Leute, die das gemacht haben, verdienen auf jeden Fall allen Zuspruch in der Welt. Wirklich fantastisch, wie viel Zeit und Energie da reingeflossen ist, gerade um eben das auch als Standalone zu ermöglichen. Und ist einfach hochqualitative und sehr, sehr fantastische Unterhaltung im Stealth-Genre. Und wie gesagt, dadurch, dass es eben diese User-Generated Maps gibt und das Map-Building-Tool, hat man wahrscheinlich noch für die nächsten Jahre irgendwas damit zu tun. Hat auch eine sehr große Community. Ich werde natürlich verlinken einfach. Wie gesagt, das Ganze heißt The Dark Mod und ist wirklich einfach von vorne bis hinten nur empfehlenswert und zeigt eben, dass aus so einem Mod, also, beziehungsweise was aus so einem Mod erwachsen kann. Was ursprünglich als kleine Mod und dann als Total Conversion quasi angefangen hat, ist mittlerweile ein Standalone-Spiel und kann durchaus mit einigen Kauftiteln mithalten. Die Doom 3 Engine ist natürlich schon ein bisschen älter, aber sie sieht auf jeden Fall wesentlich schöner aus als Thief 1 und 2 und selbst die tue ich mir manchmal noch an, einfach weil es awesome Spiele sind. Also alle Mann auf jeden Fall sich dieses Spiel runterladen und wunderbare Stealth-Schleichereien genießen. Außer natürlich Joe, der sowas kacke findet. Aber richtig. Der ganze Rest der Welt. Genau, damit ist eigentlich alles schon gesagt. Nee, also ja, mit Schleichspielen könnte mich leider jagen. Ich würde sie teilweise gerne spielen können, aber ich habe einfach nicht die Geduld für dieses Genre. Vielleicht kommt es dann auch ja, im ich Alter. Weiß. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde immer hektischer mit meinem Spielen. Ja, aber auch immerhin, wie gesagt, auch du wirst ja zumindest sagen können, schöne Sache, dass so eine Mod sich über Jahre hinweg so entwickelt hat. Vielleicht auch noch ein kurzes Tasty-Update. Und zwar ist das Mighty No. 9 Kickstarter durchgegangen. Und zwar mit über 4 Millionen Dollar. Und damit wird Mighty No. 9 auch auf Xbox One, PlayStation 4, auf Nintendo 3DS und für die Vita erscheinen. Es erscheint also fast quasi auf allen Plattformen. Ich glaube, es erscheint auf allen Plattformen. Weil die Wii U, für die Wii U erscheint es auch. Also es erscheint jetzt quasi auf allen Plattformen. Absolut richtig. Ja, super awesome, tatsächlich. Wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich erwarten, dass da noch so einige Stretch Goals erreicht werden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich so viel Geld noch wird, aber es hat ja, glaube ich, fast alle Stretch Goals erreicht, oder nicht? Ja, vor allem, es hat dann so ein bisschen, war dann mittendrin so ein bisschen zäh, aber am Ende hat es nochmal richtig angezogen. Da habe ich auch gedacht, so, wow, was geht denn da ab? Ja, richtig, richtig cool. Können alle gespannt drauf sein. Und ja, alle können es auf jeden Fall auch spielen, weil es, wie gesagt, überall erscheint. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr gut. Ja, ich auf jeden Fall auch. Dann sind wir wieder am Ende für diese Woche angelangt. Wir sagen jetzt schon mal, jetzt erst. Diese Folge werdet ihr wahrscheinlich am Montag hören, gehe ich davon aus, weil wir jetzt nämlich gerade am Sonntag aufnehmen. Und auch in Zukunft, das sagen wir jetzt einfach nochmal kurz an, kann es durchaus sein, dass die eine oder andere Folge anstatt am Sonntag erst am Montag erscheint. Hängt einfach damit zusammen, dass Joe einfach unter der Woche arbeitet und durch die Zeitunterschiede und mein Arbeiten am Wochenende lässt sich das einfach nicht immer ganz koordinieren, dass wir wirklich am Freitag oder Samstag aufnehmen. Gerade Freitag ist schwierig. Und falls man am Samstag was dazwischen kommt, bedeutet das dann schon, dass wir am Sonntag aufnehmen müssen und dann reicht es schon nicht mehr mit dem Schneiden und dem Aufnehmen. Von daher also nicht wundern, wenn es in Zukunft öfters mal passiert, dass vielleicht einfach eine Folge mal am Montag erscheint. Wir werden trotzdem regelmäßig alle zwei Wochen unsere Termine haben, an denen wir aufnehmen. Das heißt also, das wird definitiv kommen. Falls es zwischendurch mal aus spezifischen Gründen ausfallen muss, dann werden wir natürlich einfach ganz normal informiert über Facebook und dann seid ihr jetzt einfach auch darüber informiert. Apropos Facebook, wenn euch der Podcast gefällt, einfach mal auf Facebook gehen und uns liken. Wir finden uns auch unter iTunes, da kann man auch eine Bewertung vom Podcast abgeben, all diese Sachen, da freuen wir uns drüber auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, wie immer. Genau, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund im kalten Deutschland und genießt die Zeit. Richtig, genießt die Zeit, die ihr jetzt habt, um dafür drin zu sitzen und Videospiele zu spielen. Das ist die beste Zeit des Jahres. Ja, das ist gut an nass kaltem Wetter. Ausgesprochen falsche Wort, aber man hat einen guten Grund dafür, zu Hause sitzen zu zocken. Richtig, absolut. Also, Jungs und Mädels, bleibt uns gewogen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederschauen. Wiederhören.